Schönen guten Tag, hallo. Wir sind hier bei den Weltraumaffen. Unser Thema heute ist Hetzkultur und Netzkultur. Wir wollen mehr Hetze im Internet, Hasssprache für alle. Der Tag hat Struktur, wenn man den Feind kennt. Und ja, damit haben wir hoffentlich schon ein paar Leute verscheucht, denen die Themen zu hart sind. Und ja, damit wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ja. Mit was für einem Thema fangen wir heute an? Was steht denn so? Wir haben einen Gast heute. Was steht dann auf dem Programm? Ja, den Gast erstmal vorstellen oder er stellt sich vor. Na klar. Ja, vielleicht macht das jemand, der den Gast auch kennt. Ich bin auch Gast, aber mich kennen die Leute schon. Ich sehe immer noch nicht das Video auf YouTube. Das hat ein bisschen Verzögerung. Okay. Ja, das hätte man wirklich. Wird jetzt gleich loskommen. Ich bin vermutlich der Gast, oder nicht? Genau. Genau. Ja, ich bin der denkende Affe, etwa Englisch Thinking Ape, und ja, der Kraut hat mir von diesem Kanal erzählt, und ich finde es interessant, mal die Thematik von, ja, Social Justice, also sozial, ich weiß nicht, ob man es im Deutsch übersetzt, soziale Gerechtigkeit und ähnliches. Das interessiert mich einfach in Deutschland, weil das ist ein Thema, das sehr oft im englischsprachigen Raum besprochen wird. Da gibt es auch zigtausend Kanäle, aber man bespricht es aber selten in Deutschland. Im echten Leben kenne ich so einige Deutsche, aber die sind so richtig, richtig PC, also politically correct, und ja, kann eigentlich nichts sagen, ne? Und ja, deswegen finde ich das interessant. Und vor allem, weil ich selber Ausländer in Deutschland bin, aber dann irgendwie auch, ja, Deutschland ist mir bekannt, und ja, deswegen. Genau, du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, ne? Der ist mir auch irgendwann schon mal aufgefallen, auf Englisch natürlich. Ja, schon länger, seit über 5. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber ich bin bei YouTube seit 5,5 Jahren ungefähr. Ja. Aber jemand von euch kennt mich, oder nicht? Da hat jemand gestern so eine Nachricht geschrieben an Kraut. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon ein paar von deinen Videos gesehen. Auch so in der Zeit, wo dieser Begriff MGTOW so ein bisschen aufgekommen ist. Ach Da so, ah ja, okay. war auf jeden Fall dein Kanal einer von denen, die ich ein bisschen sinniger fand, so im Gegensatz zu so. Also da sind ja doch schon so ein paar Leute, die unter diesem Label so ein bisschen reden, was sich so ein bisschen unzusammenhangmäßig und so ein bisschen verschwörungstheoretisch mäßig fand. Und deine Videos fand ich da schon im Vergleich sehr vernünftig und interessante Abhandlungen, weil Ja, deine also Videos sind ja mein. eigentlich auch so aufgebaut, dass du viel, also du bist halt eben alleine da und erzählst halt über ein Thema, so deine. Ja, also mein Hauptbereich, mein Hauptthema ist oft Entwicklungspsychologie. Und viele von meinen Ideen oder Thesen begründe ich auch mit Hilfe von dieser relativ neuen Wissenschaft. Aber ich versuche auch, andere Themen zu behandeln, vor allem in letzter Zeit, in den letzten Monaten. Aktuelle Politik, EU, Immigration, andere Sachen. Und ich bin natürlich stark gegen politische Korrektheit, und ja, also ich bin halt, ich habe so meine eigene Welt, aber ich bin halt auf jeden Fall nicht auf der Seite von der SJW zum Beispiel, ne? Ja. Und wie ist dir das so zum ersten Mal aufgefallen, dass es diese SJWs da so gibt? Also bei mir war es ja zum Beispiel, dass ich halt so eine Feministin kennengelernt habe und dann das mal gar nicht glauben konnte, was die mir so erzählt hat, das nachgegoogelt habe und dann halt eben so vor allen Dingen Atheistin und das war so zu der Zeit, wo diese Atheism Plus Nummer am Kochen war und da hatte ich dann halt die Videos von Thunderfoot gefunden. So, das war so So, meins. das ist Ewigkeiten her, aber er kennt Girl Writes What? Karen Strawn? Ja. Sicher, ja. Und hauptsächlich durch sie. Also ich wusste so ein bisschen ein paar Brocken von Feminismus, aber dass Feminismus so ein ja, so eine Art ganzheitlichen Begriff bildet. Das wusste ich nicht, ne? Mit den ganzen Theorien und Antworten auf alle möglichen Fragen und so. Und durch sie habe ich ein bisschen mehr über den sogenannten Feminismus dann erfahren. Aber ja, genau, damals, ist länger her. Und na klar, und ich will mal sagen, sie sind natürlich eng miteinander verbunden, aber politische Korrektheit hat auf jeden Fall eine Relation, ein Verhältnis zum Feminismus. Und trotzdem, ich glaube, es ist ein bisschen so getrenntes Thema, weil was mich am meisten ankotzt, ist einfach die Unfähigkeit, gewisse Themen anzusprechen und zu diskutieren. Ne? Zum Beispiel, ne, Kraut hat mich gestern informiert und das ist echt beängstigend, dass wenn man über bestimmte Themen in Deutschland redet, ne, dass man halt womöglich mit Geld bestraft werden könnte und zwar in Höhe von 250.000 Euro oder sowas, keine Ahnung. Und weil ich ihm mal vorgeschlagen hatte, machen wir mal Videos auf Deutsch ab und zu mal. Er hat gesagt, naja, ist vielleicht nicht die beste Idee angesichts dieser Geldstrafe, ne? Ja, also Das erstmal Problem nach ist. England auswandern. Dann können wir vielleicht das machen. Ja, echt Pech. Oder einfach über die Grenze nach Holland oder so. Da hat man auch vielleicht besseres. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe gestern erst gelesen, eine Eilmeldung, dass jetzt anscheinend hat die türkische Botschaft in Holland Türken, also türkischen Migranten in Holland dazu aufgefordert, Kabarettisten, Comedians und Entertainer, die den türkischen Präsidenten durch den Dreck ziehen, der türkischen Botschaft zu melden, um Gerichtsverfahren einzuleiten. Also denke ich mal, dass sie in Holland auch ähnliche Gesetze haben. Das hat schon fast so ein Level erreicht wie: Was, du hast unseren Propheten beleidigt? Ja. Ich blase dich mit der Das wurde jetzt auch AK. der Chef der Berliner Piratenpartei wurde ja jetzt auch festgenommen, weil er das Schmähgedicht von Herrn Böhmermann nochmal wiedergegeben hat vor der türkischen Botschaft. Wobei, das hat schon auch Stil. Wobei, Ja. eins muss ich sagen mit der Schmähkritik. Überlegt euch mal, wenn der den Herrn Netanyahu angesprochen hätte und gesagt hätte, Palästinenser unterdrücken, Kinderporno schauen, das ist der israelische Präsident, was dann in Deutschland los gewesen wäre. Also, ich hätte da schon gerne, dass das in jede Richtung gilt, dass man jeden Staatspräsident beleidigen kann oder dass es halt nicht für alle gilt. Aber wir sind in so einer Grauzone, wo dann, wenn es politisch erwünscht ist, man darüber hinwegsieht, aber in anderen Fällen diese Gesetze von wegen Staatsoberhaupt beleidigen auch durchziehen. Das ist Ich schon finde auch irgendwie die. pervers, dass du diesen komischen Kim Jong-un-Film kannst du kaufen. Ne? Das Interview, was ja wohl auch ganz klar eine Verarsche eines ausländischen Staatsoberhaupts ist. Also nicht, dass ich den mag oder Nordkorea gut finde, aber Das ist ja, so cool, den es zu ist schon sehen. ganz schön bigott, auf der einen Seite halt einen Verarsche-Film zuzulassen und auf der anderen Seite jemandem den Arsch zu küssen. Ja, das ist ja cool, den zu haten. So wie, weil Jan Böhmermann ja auch der Coole mit den Femo-Nazis ist, ist es ja auch für die Leute dann auch cool, wenn er den Erdogan durch den Dreck zieht, sozusagen. Ich Also, das ist. kann mich erinnern, vor 3 Jahren ist ja der türkische Präsident nach Österreich gekommen auf Staatsbesuch. Und da hat es ja einen Haufen Proteste gegeben und irgendjemand hat da im Parlament eine Rede gehalten und irgendwie gesagt, der soll seine Koffer packen und sich mit dem Orient Express zurück zum Bosporus Das war verpissen. ziemlich geile Rede. Ich hab mir die Rede schon ein paar Mal angehört. Also, ja, ob man ihm ganz zustimmt oder nicht, der hat das so toll abgeliefert. So. Also es ist sehr selektiv, oder es könnte auch sein, dass Erdogan sich jetzt bemächtigt fühlt dadurch, dass die Europäer mehr oder weniger von ihm abhängig sind, um die Flüchtlinge zurückzuhalten. Ja, darum Und jetzt geht's spielt er sich in Europa herum. Das bei kam den nicht gerade irgendwie mit Netanyahu-Dingen. irgendeiner Nachricht, dass die so Türken sowieso an der Grenze irgendwie da die Flüchtlinge umballern? Oder irgendwas? Vorzugsweise die Kurden natürlich. Also von türkischer Seite aus. Ja. Aber ja, es ist halt auch irgendwo lustig, dass jetzt sozusagen in der politischen Debatte mal über die Hassartikel, also spricht über das Gesetz, was noch damals irgendwie im Kaiserreich verabschiedet worden ist. Und aber so die politische Sprengkraft von der Situation der Kurden irgendwie unter den Tisch gekehrt wird. Jetzt ist die Debatte, darf man das mit Satire und nicht darf man das mit den Kurden? Also, ja, also ich habe ja letzte Woche schon darüber gerentet, dass ja generell so ein bisschen das Problem im Moment oder schon seit Jahren in Deutschland, dass man immer so dieses, ja, man kriegt irgendwie alles hin, so jeder Widerspruch ist okay im Gesetz, man entscheidet dann einfach so je nach Tagesform und ob man die Leute mag, ob die dann nach dem Gesetz da irgendwie schuldig sind oder halt eben nicht. Ne? Oder ja. Wie bei Böhmermann, wo es dann da irgendwie heißt, so ja, jetzt ist mir übrigens auch wieder eingefallen, ich hatte am Freitag, da war wieder nach der Heute-Plus-Sendung dieser komische Periscope-Stream von Frau Lemke vom ZDF und dieses Mal habe ich sie gefragt, ob denn das kein Hate Speech gewesen ist, was Böhmermann gesagt hat. Und daraufhin hat sie geantwortet, das wäre ja keine Hate Speech gewesen, das hätte ja einen Kontext gehabt. Und ja, also normalerweise Frauen. Würde ich mich da gerne mal mit irgendwo unterhalten. Man was merke, denn, Frauen zu kritisieren mit Fakten, ne, ist Hate Speech. Und Erdogan zu sagen, was für ein ja, vor allen Dingen, also, ist, ne? Das soll sie okay. Mal den ganzen Leuten erzählen, die von Facebook geflogen sind und so. Das, ja. Da hat garantiert keiner nachgeguckt, ob deren Faggot oder was da gar nicht, was sie da geschrieben haben, irgendwie einen Kontext hatte. Hat. Ja, also beim besten Willen. Ne? Das ist dann wieder so dieses Ding, so ja, hier, da haben wir das jetzt gemerkt, ne, weil es in der Öffentlichkeit war und weil wir den ja mögen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und so der gemeine Bürger, irgendjemand, ne, der jetzt keine eigene Sendung im öffentlichen Rundfunk hat und nicht irgendwie anerkannt ist als Satiriker oder was der Teufel nicht was, der soll dann wieder schön weiter aufpassen, was er sagt. Das Ding ist ja auch, bei Facebook habe ich auch manchmal Flaute, wenn ich so einen Kommentar auch wegen meiner Homosexualität mache, und da fällt auch mal das Wort Schwuchtel hier und da, ne? Da denke ich, oh shit, nicht, das ist ja jetzt das Arschfick von Zuckerberg von Krieg. Zuckerberg. Darf ich nochmal eingeblendet? Eine große Frage aufwerfen, und zwar an euch möchte ich die Frage stellen. Alle Probleme, die bisher besprochen worden sind und wahrscheinlich seit einigen Wochen, seitdem es diesen Kanal gibt, die haben alle irgendwie irgendwas mit der Vergangenheit Deutschlands zu tun, nicht wahr? Deutschland befindet sich in einer Zwickmühle, ne, angesichts dieser Vergangenheit. Wo gibt es einen Ausweg, wenn ich mal fragen darf? Den Paragraphen in der Verfassung abschaffen, diesen dämlichen Menschenwürde. Paragraphen. Ja, aber bewegt man das deutsche Volk bis zu dem Punkt hin, wo man dann sagen kann, wir schaffen diesen Paragraph ab? Ich denke, das geschieht schon langsam. Ich meine, ich also, bin jetzt hier der Einzige, ich bin jetzt ja die letzte Generation in diesem Land, wir eigentlich alle, wo jetzt die Familie im Zweiten Weltkrieg involviert war, die noch einen Familienkrieg gekannt haben. Und ich denke, es bewegt sich schon langsam. Aber sicher in eine gute Richtung. Wird noch etwas dauern, denke ich. Ja, also ich mache mir da keine Hoffnung, dass es demnächst irgendwie heißen wird, weil dieser Würdebegriff, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, der ist ja ausdehnbar, wo überall hin. Ich habe zum Beispiel schon den häufig gehört im Zusammenhang mit als so eine Art Gottesbezug, dass man quasi irgendwie sagt, man entzieht damit, dass man sagt, die Menschenwürde ist unantastbar, entzieht man die den Zugriff der Menschen und das wurde mal bezeichnet als eine metaphysische Notbremse von dem hier in Hannover einem Professor für Religionswissenschaften, dem ich hier mal zugehört hatte, der das so genannt hat. Und das ist also so halt, weil es so ein schön schwammiger Begriff ist, kann man den halt immer schön herbeiziehen, aber das große Problematik dabei ist halt eben, dass er auch dadurch nichts beschreibt. Ne? Was ist das jetzt, die Würde des Menschen? Und da kann ja jeder irgendwie kommen und sagen, so ja, hier, jetzt ist aber meine Würde hier beeinträchtigt. Und dann muss man dann wieder fragen, so ja, was bedeutet denn das jetzt? Und hat das jetzt überhaupt irgendwelche Konsequenzen? Und ist das jetzt nicht überhaupt abzuwägen mit den Rechten, die andere Leute haben? Es ist ja auch uninterpretierbar in dieser Art und Weise, dass ich sagen kann, ja, das Recht sagen zu dürfen, was ich will, meine Redefreiheit, das ist meine Würde. Ja. Das Problem mit schwammigen Gesetzen ist halt, dass sie immer nur denen helfen, die gerade an der Macht sind. Ja. Also ein klares Gesetz, wo man sagt, hier, es gibt unantastbare Meinungsfreiheit, die hilft den Schwachen, weil die Schwachen sagen können, was sie wollen. Wenn man sagt, die Würde ist unantastbar, dann hilft das den Starken, weil die können definieren, was Würde ist. Ich kann die Würde, die Menschenwürde definieren. Ich glaube, in diesem Kontext heißt die Menschenwürde nur verletzte Gefühle, mehr nicht. Und da kann halt jeder von überall her kommen und sagen, ich fühle mich verletzt, wie Erdogan oder den Feministen oder Israelis oder was auch immer. Das ist das Problem. Genau. Ne? Das Problem ist halt, dass das so ein bisschen lyrische Sprache ist. Das ist dieses, wir stehen, also wir wieder mit Blick aufs Dritte Reich, wir stehen über dem praktisch, manche Menschen sind unter Menschen. Das ist Quatsch, sondern alle Menschen haben Würde und die ist unantastbar. Die kann man nicht einfach wegdiskutieren. Dadurch, dass das halt so lyrisch ausgedrückt ist, ist es halt nicht wirklich als ein Grundgesetz. Es gibt auch mal weniger lyrisch ausgedrückten Sachen, zum Beispiel der Begriff der Religionsfreiheit. Der ist halt auch sehr dehnbar, ne? Da gibt es dann Leute, die sagen, Religionsfreiheit, das ist, wenn ich irgendwie eine Kirche bauen darf und mich da drin irgendwie verbeugen darf. Also so würde ich das halt definieren. Oder dass ich halt eben keiner mich irgendwie benachteiligen darf, nur weil ich irgendwelche Ansichten da habe. Aber da gibt es dann die nächsten Leute, die dann irgendwie sagen, so ja, Religionsfreiheit ist jetzt, wenn erst gegeben, wenn man überall mit Kopftuch rumlaufen darf und ja. Wenn man seine Tiere so töten darf, wie das irgendwie im Buch drin steht und solche Sachen. Ja, oder sogar eine ganzheitliche Parallelgesellschaft innerhalb von Deutschland mit Scharia-Poliz. Ja, sowas. Ja, das braucht ja noch nicht mal eine Parallelgesellschaft sein, weil Beschneidungen, das haben ja unsere super tollen Volksvertreter hier ganz prima hingekriegt. Die ist ja weiterhin legal und das wurde ja auch damit begründet, dass jüdisches Leben, sonst in Deutschland ein Zitat, das ist dieser Spruch, der da immer kommt, jüdisches Leben wäre ja dann nicht möglich. Und ja, aber das ist, naja. Du kannst halt kein Ehrenjude sein, wenn nicht vorher dein Piepmatz gelutscht kriegst. Ich bin in Staaten geboren, ne? Und ich bin zwar kein Jude, aber damals, 78, um genauer zu sein, da sind wir alle beschnitten worden und ist getan, ne? Ist zu spät, aber dass das bei, glaube ich, 90% der Jungen getan worden ist, das ist Barbarei inzwischen, das weiß man ja. Ist vielleicht nicht so schlimm wie bei Frauen oder Mädchen, aber die Vorhaut ist da aus einem bestimmten Grund und aus einem guten Grund. Und man muss halt in dem Fall sagen, meiner Meinung nach, Scheiß auf die Religion oder die Kultur oder was auch immer. In Amerika hat es ja vor allem auch religiöse Gründe. Ja, aber das ist eine Gesundheitssache und das ist halt, ja. Ich meine, stell dir vor, ganz anderes Szenario, zum Beispiel, es gibt irgendeine Religion, Religion X, und in dieser Religion wird besagt, der Daumen von jedem dritten Jungen muss abgeschnitten werden, weil irgendeine Gottheit das befohlen hat. Der Ursprung der Beschneidung in den Vereinigten Staaten ja, hat teilweise nur was mit Religion zu tun. Also die Geschichte von dem ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, konfus. Es hat ja mit dem Kellogg zu tun, den kennt ihr wahrscheinlich, den Begründer der Kelloggs. Genau, der war ein Anti-Masturbations-Campaigner in den Vereinigten Staaten. Ach so, ja. Aber das, ich meine, kulturell kommt das von diesem puritanistischen also Sex und Lust ist Sünde und genau, der hat gemeint, dass das Beschnittene weniger zur Masturbation neigen. Und das hat, ist wohl halt so. Und hat das halt etablieren können in den Vereinigten Staaten. Und mittlerweile ist es ja so, dass es gilt nicht so sehr als religiöse Sache, sondern mehr als eine medizinische Sache. Angeblich, ja. Aber das nimmt ab. Ich meine, in den 70ern, 80ern war das richtig, richtig häufig. Inzwischen weniger. Ich habe die Statistiken nicht vor Augen, aber es ist eindeutig, ne? Das ist ein Eingriff gegen Menschenwürde eigentlich, weil das kleine Baby, das männliche Baby, kann keine Entscheidung treffen. Ne? Und die Eltern, meiner Meinung nach, haben auch nicht unbedingt das Recht. Ja, genau, und da weist du ja dann ab von dem, was im Bundestag debattiert wurde, weil da ist man ja dann so übereingekommen, dass das ja dem Kindeswohl dient, wenn es seine Religion ausüben kann. Und deswegen ist es weiterhin legal bleiben. Ja. So ist es auf jeden Fall gekommen und Ich wollte noch mal darauf zurückführen, auf diesen Menschenwürdenparagraphen. In der Türkei haben sie ja das Beleidigung des Türkentumsgesetzes, wo es ja heißt, dass jegliche, also wenn man den Ruf oder den Namen des türkischen Volkes verschandelt, dann ist das strafbar, da können sie dich für mehrere Jahre ins Gefängnis werfen. Also es wird so fast schon definiert, als dürfe man die Würde des türkischen Volkes und der türkischen Geschichte nicht verschandeln. Und das kannst du ja auch so mehr oder weniger interpretieren. Also ich kenne ja mittlerweile sehr viele Türken in Deutschland, die ja den armenischen Genozid leugnen. Da taucht ja dann dieser Konflikt auf, wo man sagen muss, auf wessen Würde wird da jetzt einbeschnitten? Die Würde des Türken, der seine Würde sieht, dass seine Geschichte und die Geschichte des Volkes nicht durch den Dreck gezogen wird? Oder die Würde des Armeniers? Verstehst du, diese Rubber Law nennen es die Engländer. Wo einfach alles gebogen wird, wo nichts konkret feststeht, wo alles irgendwie durcheinander geengt und gezwängt wird. Diese Gesetze sind ja, ist ja auch so, dass du in Deutschland kannst du ja auch immer noch die Fahne vom Osmanischen Reich tragen. Das ist nicht als verfassungsfeindliche Kennzeichnung irgendwo verfasst. Das ist so das einzige von diesen Achsenmächten, wo du immer rumrennen kannst und sagen kannst, hier, super, prima, bin ich dafür. Kannst sogar Vereine gründen eigentlich, die sich osmanische Vereine nennen oder so. Weil das steht nirgendwo drin. Das haben sie komplett übersehen. Es gab doch auch eine muslimische SS-Division. Hanschar. Ich habe ja gerade bemerkt, dass es gibt ja auch, vor allem in Österreich haben sie ja die gleichen Gesetze wie in Deutschland, nur nationalsozialistische Wiederbewegung und Verfassungsfeindlichkeit ist nicht als Angriff auf Würde oder derartiges verfolgt, sondern als ein Angriff auf die Republik. Und da gibt es ja jetzt in Österreich speziell jetzt einen Push dafür, das Gesetz nicht abzuschaffen, sondern das Gesetz zu erweitern, dass zum Beispiel der IS, die Al-Qaida und solche Organisationen, alles was undemokratisch ist, in diesen Bereich einkategoriert wird. Das passt ja sehr in das in die Darstellung von Hamed Abdel Samad von sowas hat. Der sagt ja, dass der heutige Islamismus sich im Prinzip, dass der die gleichen Wurzeln hat wie der Nationalsozialismus damals. Und der Faschismus in Italien und so weiter. Hat er ja auch. Also das ist im Grunde eine nationalistische Bewegung, die sich halt stark an Religion orientiert. Ja, also, Tradition und Völkisches und so weiter. Das genau. Ein das Volk, entweder, ein Reich, ein Prophet. Ja, wortwörtlich. Also du hast dann entweder dein Pan-Arabier oder je nachdem, nach der Auslegung, wenn du Macht ergreifen möchtest, erzählst du halt den Leuten, ja, das sind die Ungläubigen, manchmal sind da noch andere Muslime nicht die Supergläubigen und gehören nicht in deine Gruppe, je nachdem. Also, es lässt sich perfekt für Propaganda ausschlachten. Also, und ich meine, der arabische Frühling, der ist ja nach der Wirtschaftskrise 2008 entstanden. Und dann haben die Linken es einmal sozusagen probieren dürfen und jetzt sind halt die Rechten im Vormarsch auf der arabischen Halbinsel. Und die sind halt mit IS und tralala angebandelt. Weil ich meine, IS wird immer nur in Syrien wahrgenommen, aber eigentlich hast du in jedem muslimischen Land zurzeit Terroranschläge, die immer häufiger werden. Also, die Geheimdienste in Syrien, wie Hafiz al-Assad hat, glaube ich, 1967, wann hat er in die Macht gekommen in Syrien? Ja, das war in den Ende der 50er, das war der zweite Putsch. Genau, okay. Die Geheimdienste Syriens wurden von einem SS-Oberst der Gestapo aufgebaut. Also diese nationalsozialistische Verbindung zur arabischen Welt, die existiert schon seit Ewigkeiten. Die Ägypter haben ja Haribert Heim, also den Dr. Tod, aufgenommen. Ja. Du findest ja einige Verbindungen, die noch viel weiter zurückkehren. Ja, die verstehen sich halt alle mit dem Judenhass ganz gut, ne? Ja. Ich meine, das war ja auch gang und gäbe, dass die CIA dann die ehemaligen Nazis rekrutiert hat und dann die auch für Geheimdienstoperationen eingesetzt hat, weil Wunder was, der wird gesucht wegen einem Haufen Verbrechen, der ist damit zu jeder Zeit erpressbar und der macht alles, was man ihm befiehlt, weil er halt nicht vor Gericht will. Also. Da kann ich nicht mit absoluter Gewissheit bestätigen, aber ich habe gehört zum Beispiel, dass Filme wie Der ewige Jude ziemlich beliebt sind. Ja. Arabischsprachenländern. Ja. Mein Kampf ist der Nummer 1 Bestseller in Ägypten, in der Türkei und in Jordanien. Also, jetzt ohne Witz. Nummer 1. Ja. Also vor allem in Ägypten kaufen sie Mein Kampf, also das fegt von den Regalen schon seit den 70ern, 60ern. Das ist wie die Budenbox hier in Deutschland. Das ist das Buch, das kaufen alle, stellen sie ins Regal, damit wenn Besucher kommen, dass sie das Buch sehen. Virtue Signaling. Ja. Ja, und da ist jetzt aber die Frage mit Hate Speech, also oder verfassungsfeindliche Organisation. Ich habe eigentlich die Meinung, dass du alles erlauben solltest. Ja, habe ich auch. Und dass du dann aber eine gesündere Zivilgesellschaft brauchst, die mehr Diskussion und mehr Offenheit einfach nach außen trägt. Ja, ich gebe euch mal ein Beispiel, ne? Diese Verschwörungstheoretiker, ne? Wie zum Beispiel den Holocaust leugnen oder ähnliches, die sagen bzw. behaupten, dass der Grund, weswegen man gewisse Sachen nicht sagen darf in Deutschland, ist, dass die sogenannten Experten etwas verschleiern wollten, ne? Zum Beispiel die eigentlichen Geschehnisse der Vergangenheit. Und wenn man halt drüber offen sprechen könnte, könnten die Historiker richtig ins Zeug hauen und sagen, ja, hört mal, das ist ja Bullshit, was ihr labert. Ne? Aber so wie es jetzt ist, denken alle von diesen Alt-Right- oder Verschwörungstheoretikern, ja, da gab es gar nichts, gab es keine Gaskammern, gab es keine Konzentrationslager, bla bla bla. Und die wollen das alles verschleiern und zurückdrängen und bla bla bla bla. Und das ist bedauerlicherweise die Folge von den Hate-Speech-Gesetzen in Deutschland, meiner Meinung nach. Aber ich darf doch die Nazi-Zeit schon eigentlich vollumfänglich historisch diskutieren. Also es ist ja nicht so, dass dann... Du kannst aber nicht sagen... Ich habe jetzt Angst selber. Nein, klar. Also du darfst... du hast halt eigentlich nur die Holocaust-Leugnung und die Glorifizierung. Also du könntest immer noch, du hast es ja eben selber getan, du kannst ja eine rhetorische Figur bauen, um die Holocaust-Leugnung zu umschreiben. Ne? Also diskutieren kannst du es schon. Ich habe eher das Gefühl, dass, das kommt auf die Frage von vorhin zurück, das Gefühl, dass viele Leute in Deutschland halt immer noch so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, sobald sie eine Hakenkreuzfahne oder ein Hitler-Ding sehen und so sagen, okay, da lasse ich lieber meine Finger von. Und das gibt ja auch das gibt die deutsche Anfälligkeit für Political Correctness im Endeffekt, ne? Weil der Deutsche kennt das schon, diesen Reflex, dieses, oh, bei dem Thema sage ich lieber nichts zu. Ne? Da habe ich ja durch diese Befürchtung, dass das eine dann irgendwie zum anderen führt, und außerdem ist ja auch die Holocaust-Leugnung ist ja auch wieder schon so ein Begriff, wo man sagen kann, was fällt jetzt alles unter Holocaust-Leugnung? Und da merke ich eigentlich auch so ziemlich jeden Tag bei Twitter, dass da auch so jeder so seine eigenen Vorstellungen hat. Also, es geht auch durchaus in beide Richtungen. Also es gibt jetzt auch Leute, die jetzt irgendwie schreiben, dass die AfD quasi hinzustellen als Nazi-Nachfolgerpartei wäre quasi Holocaust-Leugnung insofern, dass sie davon weit entfernt sind, Nazi-Nachfolgerpartei zu sein, und das quasi jetzt so zu inszenieren, das ist halt eben eine Leugnung, wie es gewesen ist. Also das ist jetzt so wiedergegeben, wie ich das halt eben da wahrnehme. Mhm. Und da kann man ja auch alles Mögliche dann da irgendwie drauf spinnen, ne? Aber das Problem dadurch, dass es keine Diskussion um dieses Thema gibt, ist, dass Leute wie ich zum Beispiel, die Argumente für das Stattfinden des Holocaust, dass er stattgefunden hat, die muss ich mir selbst beibringen. Die habe ich nicht in der Schule gelernt. Sondern da wird es einfach, ja, das ist passiert und so ist das begründet und wie halt so ein Geschichtsunterricht dann läuft. Aber nie irgendwie, das wird von denen und denen bestritten, und man sollte wissen, wie man dagegen argumentiert. Und hier schauen wir uns mal, wie mit Evolution im Prinzip, dass die Diskussion zwischen Kreationisten und Evolutionsbiologen ist eine extrem interessante, und die sollte man kennenlernen als Schüler. Mhm. Aber das ist was anderes, als Kreationismus in den Schulen beizubringen. Ja, ich denke, das ist wieder der Punkt, wo man sagen sollte, eigentlich sollte sich jeder mit seiner Auffassung in der Öffentlichkeit blamieren können. Ja. Weil gerade auch Holocaust-Leugnung ist sowas, das Glauben so, also wenn sich jemand hinstellt, vor 100 Leuten erzählt, dass der Holocaust irgendwie nicht so oder nicht oder wie auch immer, dann werden 98 von den Leuten denken, was ein Idiot. Und werden ihm das auch sagen. Im Zweifelsfall, okay, wenn das auf dem Neuschwabenland-Forum vorträgt, dann nicht. Aber halt, wenn du eine repräsentative Auswahl hinstellen würdest, würden die meisten ihm einen Vogel zeigen. Und ja, das ist ja eigentlich der effektivste Weg, so einen Schwachsinn zu bekämpfen. Den Leuten einen Vogel zeigen und sie wegargumentieren. Das meinte ich auch, ja. Die glauben nicht, dass das so läuft. Die glauben, dass wenn sich einer hinstellen würde und sagen würde, hier der Holocaust, dann meinen die ja irgendwie wegen ihrer Whiteness und ihrem Ganzen, weil ja sowieso alle Rassisten sind. Ja. Wenn die dann sofort sagen, so, jetzt traut sich wieder einer zu sagen und jetzt können wir dann auch wieder die Mistgabeln rausholen, weil wir ja eh der Meinung sind. Oder die sagen dann alle so, ach echt? Dann muss es ja wohl stimmen, wenn du von einer Straßenecke erzählst. Das Ding ist, was die Leute halt nicht rein, dass sie diesen Vollidioten mit so einem Verhalten gegenüber halt denen zu viel Macht geben mit ihren Scheißtaten, sage ich mal. Ne? Wenn sie jetzt den Holocaust leugnen, sage ich mal, und die da so ein Riesendrama drum fahren, das macht es ja erst interessant für andere Vollidioten, sich da anzuschließen. Das ist genauso wie, man kennt es mit Verboten aus der Kindheit, sozusagen. Ne? Das macht es erst spannend und interessant, ist, keine Ahnung. Ich bin ja, ich fand mit 14, 15 Bier trinken voll cool, als ich 16 geworden bin, fand ich es langweilig. Keine Ahnung, das sind halt Verbote, ich weiß auch nicht. Ja, aber ich finde, Verbote sind ja auch sinnvoll. Also ich finde zum Beispiel halt, wenn ich diese Trend sehe mit den Selfies aus Auschwitz und so, da frage ich mich schon, was geht den Köpfen der Leute vor? Sollte man denen nicht auf die Finger hauen, wenn sie so scheiße sind? Also... Ja, das ist schon hart. Und unsere heutige Jugend passt halt wie Faust aufs Auge mit so Selfies. Ist halt die Selfie-Kultur gerade. Ja, aber ich war halt auch mit, ich glaube, ich war 12 oder 13, als ich in Dachau war mit meinem Onkel und mir das angeguckt habe. Und ich habe schon verstanden, dass das ein Ort ist, an dem ich irgendwie nicht so. Also, ich hätte auch nicht damals irgendwie. Ich war jetzt persönlich nicht mit der Klasse irgendwie mal in einem Konzentrationslager und so, aber was wir mal hatten, da ich glaube Schindlers Liste oder so, haben wir uns mal im Unterricht angesehen. Und da waren dann auch hinten in meiner Klasse welche Kichern da bei den richtigen Hardcore sehen und so, da dachte ich auch so, ey, so behindert. Ja, also in der DDR war es so, dass du bis zu deinem 16. Lebensjahr musstest du mit der Schule ein Konzentrationslager besucht haben. Weiß ich nicht, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, zumindest den Leuten das ein bisschen näher zu bringen, was da passiert ist. Weil also das wird auch, glaube ich, bei sehr vielen, wenn nicht sogar fast allen Klassen. Ich habe es auch noch gehabt. Also wir waren dann nach Polen bei Danzig in der Nähe. Ich finde das eine gute Sache. Also man, das gibt das Grauen ganz anders wieder, finde ich. Oder zumindest spricht, ich bin halt auch so ein Geschichts- und Archäologie-Nerd, vielleicht spricht mich das deswegen so an, so gefühlsmäßig an dem Ort zu sein, aber ja. Also das ist einfach realer. Wo ich halt dachte, oh, heftig war, da waren wir in Berlin in so einem alten DDR-Gefängnis mal, als wir da auf Klassenfahrt waren. Und da dann unten da in den Zellen, weißt du, die nur komplett aus Stein sind, wo da irgendwie 16 Leute reingequengelt wurden und so, ne? Und oh, dachte ich auch. Das ist wahrscheinlich das Hauptquartier der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, Markus, hatte ich das eben richtig verstanden? Wenn du Selfies von Schülern siehst, die sie in Konzentrationslagern gemacht haben, dann denkst du dir, früher war alles besser? Warum genau? Ich denke mir, ich habe das so nicht erlebt. Respektlosigkeit einfach, ja. Aber das ist jetzt nicht nur darauf bezogen. Ich habe mich auch in Delphi aufgeregt, als irgendwelche französischen Schulkinder anfingen, auf Säulen und Grabsteine zu klettern, um ein Gruppenfoto zu machen. Ja. Also ich finde diese Respektlosigkeit gegenüber Orten irgendwie, die ein gewisses Andenken haben. Das ist eine relativ neue Sache, finde ich. Also ich bin ein relativ alter Sack, aber diese Generation, zum Beispiel, ich habe da nichts mit Selfies am Hut. Aber die haben einfach gar keinen Respekt vor Geschichte und architektonischen Wundern und ich meine, ich bin jetzt erst 23, aber ich kann bei mir auch schon sagen, so die Generation, die hinter mir hängt, sag ich mal, die jetzt so 16, 17 sind, ne, sag ich mal, das ist so, das habe ich mal meinem Kumpel gesagt, so damals, wenn wir irgendwie, wo wir in der 6. oder 7. Klasse waren, so auch wenn die anderen Schüler nur eine Klasse über uns waren, wir hatten Respekt vor denen, weil das halt die Größeren waren. Ne? Da hast du nicht gegengeschlenkert, weil sonst gab es aufs Maul sozusagen. Und heutzutage ist es so, dass halt eine Gruppe Fünfklässler kommen und dich als Erwachsenen irgendwie anmaulen. Ne? Das ist absolut kein Respekt mehr bei der Jugend. Ja, aber das Problem, es gibt zu wenig Gewalt in der Gesellschaft. Nee, ohne Spaß. Du darfst halt den nicht mehr auf den Arsch geben, wenn sie halt, sag ich mal, Stress haben. Ja, ich hab das auch schon erlebt, da wo ich aufgewachsen bin, am Stadtrand von Hannover, ist da so eine Gruppe kleine Türken mal vor mir stand und mir als, ich glaube, ich war irgendwie 20 oder so, erzählen wollte, so, hey, das ist hier ein türkisches Viertel, du hast hier nichts verloren. Ja, also, und das ist auch so ein Punkt, wo andere Leute wahrscheinlich ihre ganze Neonazi-Karriere drauf aufbauen würden. Da gibt es auch genug deutsche Kids, die so dumm sind, also. Aber Venusaffe, wie ist denn das? Würdest du dich denn nicht auch als Ausnahme in deinem Alterszirkel sehen? Weil ich kenne wenig Leute deines Alters. In meiner Generation ist das so ein Unterschied. Da hast du schon leicht die Anfänge zu dem, was jetzt, sage ich mal, jugendlich ist. Das ist aber noch wenig. Aber da irgendwie sehe ich das eher so, und ich bin ja eher wahrscheinlich der Älteste heute mal wieder im Raum. Ich sehe es eher so, dass es immer... Wie alt bist du, wenn ich mal fragen darf? 46. Gestern 46 geworden. Tatsächlich. Wow. Okay. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Venusaffe, wie alt bist du nochmal? Jetzt 24. Wow, dann bin ich immer mal ausnahmsweise nicht der Jüngste hier. Ja, da sind wir ja eh die gleiche Generation. Also ich sehe das eher schon bei den Leuten, die jetzt 30 sind, sagen wir mal. Dass da schon ein deutlicher Rückgang ich habe immer das Gefühl, so die klassische Bildung geht so verloren. Ne? Dass man, also früher konnte man irgendwie, hat man irgendwie Odysseus gesagt und jeder wusste, es geht irgendwie. Ich bin Ausländer, ne? Und was mir aufgefallen ist, sehr interessant, so sprachlich. Das Duzen hat sich überall verbreitet. Ich sag ungern, wo ich wohne, aber ich wohne halt in Nordrhein-Westfalen, in einer großen Stadt. Ne? Ich auch. Und du gehst ins Café, ne? Und die sagen, was möchtest du denn haben? Ich bin 40, ne? Und vor 10 Jahren wäre das undenkbar gewesen, würde ich mal behaupten zumindest. Ja, es gibt ja manche Orte noch, wie Banken und Krankenkassen, wo noch gesiezt wird. Aber ich glaube, es gibt eine allgemeine Auflockerung der Gesellschaft, dementsprechend auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit auf bezüglich Sachen, die wir bereits erwähnt haben. Ja, ich weiß nicht, aber dass das Duzen wegfällt, das ist aber ein Phänomen, das gibt's viel. Das ist ja auch im Englischen ist das ja auch weggefallen, aber schon von der Ewigkeit. Ja, vor 300 Jahren. Ne? Ja, ja. Im Norwegischen ist das auch im letzten Jahrhundert gewesen, soweit ich. Also in Schweden gibt dazu, auch. Die skandinavisch generell, da gibt's halt eine Sie-Form im Prinzip, aber in Norwegen ist irgendwie vor ein paar Jahrzehnten hat irgendwann mal der König einen Journalisten geduzt und der hat dann zurückgeduzt und dann war das Du weg. Aus der Sprache. Also mir fällt ehrlich gesagt mehr auf, dass in Österreich zumindest ist das Sie noch, das ist so eine Art Umgangsform, mit dem man sich über jemanden lustig macht, fast schon eigentlich. Dieses Holmes leicht ein Problem mit dem, was ich da ja nicht erzähle. Das ist so eine Art sarkastische Annäherung hier eigentlich fast schon. Da ist das Du schon fast höflicher. Aber ich glaube nicht, dass es deckungsgleich ist, zum Beispiel mit Schweden oder Norwegen oder Island oder sogar England. Ich glaube, dieser Rückgang des Siezens in gewissen Situationen hat auf jeden Fall was mit dieser Auflockerung der Gesellschaft zu tun. Und auch sehr viel mit dem Internet, wenn man mal ehrlich ist. Ich meine, im Internet ist jeder ein Du. Ne? Also wenn ich euch, ja, das seht euch ja, wenn ich Sie siezen würde, das hört sich schon komisch an, im Internet, ne, zumindest. Ne? Und naja, das ist zumindest meine Meinung als dreckige Ausländer, der unbedingt das Siezen lernen musste damals. Ne? Jeder Situation, also ich kann euch, das ist nichts, ja, das ist eine lustige Geschichte. So. Ich bin so mit 20 habe ich Deutsch angefangen und ich kannte die Regeln nicht. Da habe ich ein 5-jähriges Kind gesehen, habe es auch gesiezt, ne? Aber das war schon wichtig damals, dass man sich einfach an die Regeln hält, ne? Aber das ist Da geht einfach ein Teil von der Gesellschaft auch irgendwo verloren. Ich meine, wenn du heutzutage in ein Restaurant gehst, keiner der Kellner weiß auch, wenn du zum Beispiel das Besteck gekreuzt hinlegst, was das bedeutet für den Kellner. Also das geht, man kann ja dieses, ehrlich gesagt, weil so eine einfache, das ist so eine einfache Sache und so praktisch. Einfach, ja, einfach als Signal und die Leute wissen es einfach nicht. Das geht ich wundere mich gerade noch, das müsste ich mal nachsehen, wie ich noch zur Schule gegangen bin, also vor so 8 Jahren, wie wir in die 8. Klasse gekommen sind, da sind die Professoren, also im ersten Schuljahr, also im ersten Schultag, Schulwoche in der 8. Klasse, die sind dann hereingekommen und haben gesagt, sie dürfen uns jetzt mit du ansprechen. Und es war eine Regel in unserer Schule damals, dass man Professoren nur mit sie angesprochen hat. Und erst in der 8. Klasse hat es dann geheißen, ja, ihr dürft jetzt offiziell die Professoren mit du ansprechen, jetzt im letzten Schuljahr. Hm. Interessiert mich gerade, ob das noch, ist das überhaupt bei euch in Deutschland auch so gewesen damals? Das ist ja, bei mir war das noch andersrum. Bei mir war das so, dass ab der Oberstufe eigentlich die Lehrer mich auch zu siezen hatten. Ja, das war bei uns auch so, beziehungsweise wir haben eine Diskussion geführt, also wir haben dann, als langsam so die ersten 18 wurden, haben wir halt die Diskussion geführt in der Klasse mit den Lehrern, mit allen Schülern, hey, wie machen wir das denn jetzt? Sollen die Lehrer jetzt alle siezen und dann siezt ihr die Lehrer weiter oder wollen wir alle zum Du gehen? Ja, bei uns war das ganz klar festgelegt. Das wird ja einfach gerne heutzutage noch in der Schule so ist, dass die Schüler aufstehen, ne, dann so mit Guten Morgen, Lehrername und sich dann erst hinsetzen. Also das würde mich interessieren. Das hat bei uns einer versucht durchzusetzen und der wurde, also das war aber ein Referendar zu der Zeit, der hat halt gesagt, ja, ich finde das eigentlich so gut, einfach als Ritual, so um den Unterricht zu beginnen. Und der wurde dann halt im Prinzip deswegen von der Klasse gemobbt. Ich hatte das in meiner Schulzeit bei jedem Lehrer, sogar auf verschiedenen Schulen. Also ich finde es auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Andererseits haben in Ostdeutschland da noch ein bisschen verwurzelter als in Westdeutschland. Ne? Da muss man auch überlegen. Du bist ja in Ostdeutschland zur Schule gegangen, ne? Nein. Ach so, ich dachte, ich du lebst schon seit ich 10 oder so in Westen. Okay. Echt? Dann gibt es wohl offensichtlich große Unterschiede. Also Niedersachsen war meine Schulzeit. Hier in Österreich gibt es ja noch diese, also wo ich halt aufgewachsen bin speziell, da gibt es noch diese, wie soll ich sagen, diese Deference to Authority, diesen Respekt vor amtlicher Autorität. Ja, das ist generell im Süden sehr ausgeprägt, in Bayern ja auch. Ja, aber das hörst du ja auch immer jetzt im Zusammenhang zum Beispiel mit Köln Hauptbahnhof und so, dass alle so entsetzt sind, dass diese Leute vor Autorität keine Ehrfurcht mehr haben. Aber das kommt davon, wenn man es im Kleinen versaut, ja, und den Leuten schon beibringt, hier, das ist zwar dein Lehrer, aber lass dich von dem nicht irgendwie... Also ich muss ehrlich sagen, dass ich das oft merke, wenn ich jetzt... Ich muss ja oft auch nach Niedersachsen und ich lebe jetzt in Bayern und fahre auch öfters nach Österreich... Dass ich den Unterschied doch sehr deutlich merke. Und dass das wohl, kann es sein, dass das auch was mit der jetzt katholisch und protestantischen Ursprungskultur? Ich glaube schon, ja. Bayern sowie Österreich sind einfach konservativer als viele Bundesländer in Deutschland. Auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Aber es sind auch so, man kann das an so vielen Sachen beobachten, finde ich. Also alleine, was mein Lieblingsbeispiel ist, ist das Ein-Aussteigen im Zug. Vor 10, 15, 20 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, sich vor die Tür zu knubbeln und dann zu versuchen, an den Leuten, die noch im Zug stehen und aussteigen wollen, reinzukommen, so vorbei. Ja. Heute ist das gang und gäbe, dass die Leute zu blöde sind, abzuwarten, bis die Leute ausgestiegen sind. Ich habe da neulich einen voll zurückgezogen am Bus, Alter. Ja, ich finde das so. Ich denke auch so, Alter, lass doch die Leute erst raus, du Assi, ey, was soll das? Kriegst du einen Sitzplatz, du Penner, stehst doch vorne. Und meine Theorie ist halt, wenn wir sowas alles verlernen, diese kleinen Rücksichtnahmen, ne, dann wie soll denn dann das Große funktionieren? Mein großes Vorbild ist da halt dann Japan, ne, wo das so durchritualisiert ist, einfach dieses Rücksicht nehmen. Dass es funktioniert. Ne? Weil die ja nimmt einfach Rücksicht, weil es dazugehört. Ja, aber na gut, Alter, wenn du da Scheiße baust. So, ne? Da ist es aber so extrem, wenn da ein paar Leute nicht mitmachen, dann funktioniert ja gar nichts. Deswegen muss es funktionieren. Das war hier in Hamburg, das war vor einem halben Jahr oder so, war ein richtig übler Regen und alles lag flach und S-Bahnen sind ausgefallen, die Hälfte. Und dann war halt alles überfüllt und plötzlich war es die pure Zivilisation. Okay, wir haben jetzt einen Haufen für Taschen. da machen die auf einen großen Haufen Platz sparen, damit die Leute nicht alle ihre Taschen haben, damit wir enger zusammenstehen können. Und dann, ja, ich brauche eine Tasche, die sieht so und so aus. Und dann wurde die halt über die Köpfe gegeben und das war abgefahren. Wie, ja, und Japan hat das plötzlich Zustand funktioniert halt, hat, einfach weil es musste. Japan hat den Zustand halt immer. Ne? Ja. Begrenzter Platz, Erdbeben, Vulkane, Tsunamis. Die wissen einfach, was es bedeutet, sich auf den anderen verlassen zu können. Und das war hier auch mal so, als es noch alles ein bisschen weniger Überfluss und ein bisschen weniger du kannst alles erreichen, wenn du nur willst, war. Sondern als man noch realistischer gedacht hat und versucht hat, auch so Strukturen wie Familie, Nachbarschaft, Bezirk irgendwie noch wirklich zu nutzen. Heute ist das ja alles so ein Nebeneinanderherleben und die Gesellschaft, der Umgang miteinander ist ein Abbild davon. Es kann ja auch sein, dass manche Umgangsformen einfach mit der Zeit zu einer Banalität werden. Dass man die einfach mit der Zeit nicht mehr ernst nimmt. Und in einer gewissen Weise beginnen die dann sich. Also ich kennt ihr die Stadt Linz in Oberösterreich? Ja. Also einmal dort, aber. Linzer Torte kenne ich, das ist einer meiner absoluten Lieblingskuchen. Nee, die finde ich absolut ekelhaft, viel zu trocken. Steht noch eine halbe bei mir in der Küche, weil die kriege ich letztes Jahr von meiner Mutter gebacken. Oh, Leute, die railen immer weiter in den Abgrund, ey, das ist irre. Wie ich immer nach Passau oder nach München gefahren bin, da habe ich immer durch Linz hindurchfahren müssen. Und ich kann mich erinnern, dass 2007 oder 2008 war Linz europäische Kulturhauptstadt. Und da haben sie dieses, ja, also das ist so ein nutzloses europäisches Event, wo halt spezielle Gelder jetzt an diese Stadt vergeben werden, damit sie Kunstausstellungen machen und was weiß ich was. Da geht das ganze Geld in der EU hin. Genau, da kann ich mir erinnern, dass die haben dafür, die haben da diese weibliche Stimme angeheuert für eine spezielle Zugdurchsage, die immer so, willkommen in Linz, die europäische Kulturhauptstadt. Das ist immer durchgekommen, wenn jetzt der Zug in Linz angekommen ist. Und kurz darauf hat immer der Schaffner seine Durchsage machen müssen. Und die war am Anfang noch immer so, ja, willkommen in Linz, da. Und das ist dann immer schlimmer geworden. Und dann im Herbst war das dann neu noch so, willkommen in Linz, die Kulturhauptstadt Europas. Ja, sie befinden sich gerade im ICE 320 von Wien nach München. Sie haben Anschluss zu dem Zug, und bronzt ja nicht an die Tür, wenn es aussteckt. Wenn etwas einfach aufgedrängt wird, eine Formalität aufgedrängt wird, die wird dann mit der Zeit einfach zur Banalität, wo sie einfach weniger ernst genommen wird. Das Aufzwingen von Umgangsformen, das funktioniert auch nicht wirklich. Das muss ja wirklich ernsthaft von einem herauskommen. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, viele von diesen Sachen so... Ja, aber ich sehe Ähnlichkeiten in Staaten. Ne? Ihr habt sicherlich von diesem Yale-Ereignis gehört, wo die Studenten gemeckert haben wegen irgendeinem Halloween-Scheiß. Oder creating a ja, home ja. Hier, diese Nummer. Ja, ich meine, das ist nicht haargenau dasselbe, aber das ist ein Mangel an Respekt. Ne? Das war, wenn eine Studentin glaubt, dass sie sich quasi erdreisten kann, mit einem Professor so zu reden, ne? Das geht einfach nicht, meiner Meinung nach. Also, So bin ich zumindest erzogen worden. Nicht genauso, weil es ist halt eine autoritäre Respektperson, sag ich mal, da hast du dich halt ein bisschen abgeordnet, ist halt so. Ja, aber diese Auflockerung von zwischenmenschlichen Verhältnissen und jeder ist gleich und man kann auch mit jedem so reden, selbst in den Staaten so früher, ne, ich bin 40, gab es halt Sir und Ma'am, ne, als Anrede. Und jetzt ist... Na, jeder so Vorname und ne, da gibt es auch einen Rückgang von Umgangsformen und ich finde das eigentlich nicht so gut. Manche Leute scheinen einfach nicht mehr zu begreifen, dass Autorität ist heutzutage nicht angeboren, sondern verdient. Das scheint etwas verloren gegangen zu sein und das ist ein wichtiger Teil aber unserer Gesellschaft. Aber die ganzen SJWs zumindest, sie erlauben sich alles. Hast du das? Hast du das mitbekommen in dieser, ich weiß nicht, welche Universität jetzt es in den Staaten war, das war jetzt nach dem Mizzou-Fiasko. Und in einer anderen Universität, da haben ja auch einige Studenten versucht, eine derartige Protestorganisation aufzubauen. Und der Präsident dieser Universität hat einfach gesagt, okay, macht euch, was ihr wollt außerhalb des Universitätsgeländes, aber wenn ihr uns stört, ich schmeiße euch alle der Uni aus der Uni raus. Das war jetzt ein... Oh, das hört sich schön an. Hashtag yeah. Boss Life. Aber so kenne ich das auch noch. Also hier in Stuttgart, bei der Feinger Uni, da gab es immer das Umsonst und Draußen, wo dann so 3 Tage Goa-Party war. Und da hieß es dann auch immer, wenn ihr aber zu laut seid und die Studenten nicht lernen können, dann dürft ihr aber nicht mehr im Wald rumhüpfen und elektrische Musik hören. Also, ja. Ich denke, das wird jetzt als eine Gegenkultur etabliert, denke ich mal. Also wenn du dir jetzt ein Mizzou ansiehst, was das für ein Fiasko war, die haben ja, glaube ich, 25 Millionen in Einkommen im Budget verloren. Die haben sich ja irrsinnig blamiert auf der nationalen Ebene. Also ich denke, wenn schon nicht aus moralischen Gründen, dann wenigstens aus finanziellen Gründen wird es jetzt einen Incentive geben, sich da durchzusetzen. Ja, das ist ja scheinbar auch alles, was da so richtig entscheidend ist, weil das ist ja so ein richtiges Big Business geworden, dieses ganze College-Zeug, was sie dafür Schulden anhäufen. Das ist nur Geschäft also, inzwischen, leider. Ja. Ja. Und das ist aber auch der Vorteil in dem Sinne halt, wenn es jetzt wirklich die in diesem Enrollment da, also mit den Studentenzahlen, sich da bemerkbar macht, dann müssen sie auf jeden Fall handeln und dann, weil auch ein Grund, warum die halt vorher nicht vorgehen gegen solche Leute, ist halt, weil die Kunden sind. Aber die Studenten sind die Kunden bei diesen Universitäten und da kannst du halt nicht sagen, so, also dich so verhalten wie eine Autoritätsperson dann irgendwann, das ist dann halt irgendwie das Problem. Und wenn die dann irgendwie zu ihren Eltern laufen können und sagen, hier, die waren gemein zu mir und das ist. Dennoch gibt es Grenzen, nicht wahr? Ich meine, wenn du im Laden bist, im Mediamarkt, ne? Du bist auch Kunde und du hast auch gewisse Rechte und du kannst auch meinetwegen Fragen an die Fachleute stellen. Ja, das wird dann ja nicht so wahrgenommen dann. Aber du kannst nicht zum Beispiel rumtoben und alles zerstören. Ja, das geht nicht. Ne? Und ja. Ne, da also gibt es schon Grenzen. Umgetobt als zerstört haben die auch nicht, aber die Ansicht ist ja eine andere. Die meinen ja dann, auf der anderen Seite denken sie dann aber wieder, sie sind Studenten irgendwie an irgendeiner Universität und kriegen diesen ganzen Social Justice Kram da eingeflößt und kriegen gesagt, sie müssen aktiv sein, ne? Irgendwie alles, die Welt ist so schlecht und die müssen die ändern und die sind die Einzigen, die es können mit ihrem privilegierten Status und ihrem ganzen Kram. Und das peitscht die Leute ja auch dazu an, da so rumzueifern dann. Ja, also das war ja richtig traurig anzugucken da mit Mizzou, wo es dann Demonstrationen für diese Melissa Click gab und dann diese ganzen Studenten, ja, diese Melissa Click, die steht für uns ein und die hat alles für uns gegeben und so weiter. Und in Wirklichkeit hat halt die Melissa Click irgendwie die Studenten benutzt, um halt ihren komischen Kulturkrieg da zu führen. Das ist so komisch anzugucken. Also ja, aber es ist auch jetzt ein ziemlich nett anzugucken, wie sie mit den Konsequenzen umgehen müssen. Die haben da jetzt riesige finanzielle Schäden dadurch gemacht. Und ja, die Uni aber. Ja. Ja, also die haben massenhaft verloren. Die haben ein riesiges Loch im Budget und sie haben auch einen Teil ihres Rufes verloren jetzt. Und das denke ich, ich hoffe, das wird jetzt ein Weckruf an andere Universitäten sein, zumindest in den Vereinigten Staaten. Hey, wir können diese Leute nicht einfach tun und machen lassen, was sie wollen. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das in Deutschland noch läuft, weil wir haben ja leider diese Ideologie ist ja hier auch geschnappt und das ist noch so ein bisschen unter dem Radar. Ne? Also ich sag nur so an die Sachen, die Lehmann da uns schon so erzählt hat und meine eigene Recherche hat ja auch irgendwie ergeben, dass es da in Göttingen diese Vorlesung gab, Marx und für Querfeministen, ne? Und so ein Zeug. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, die Ideologie hat eine Tendenz, sich sehr schnell, also sobald sie irgendwelche Positionen haben, mit denen sie ein Megafon haben quasi, benutzen sie es und machen sich bemerkbar. Und ich glaube, das wird ja auch passieren. Und es gibt zwar in Deutschland eine sehr, sehr ausgeprägte Vorsicht, was Antisemitismus und so weiter angeht, aber sobald halt die hier kommen, also übrigens, mit der Vorsicht, was Antisemitismus angeht, kriegen die erstens Probleme, wegen dem bedingungslosen Pro-Palästina-Kram und Anti-Juden-Kram, den sie verzapfen. Und dann, wenn jeder Rassist genannt wird, das wird in Deutschland auch auf, ich glaube noch mehr als in Amerika wird das in Deutschland auf aufstoßen. Nee, weil es ist ja schon im vollen Gange und es klappt ja ganz prima, die sind ja halt die Autorität dafür, wer Rassisten sind und so. Und dem ja, ist man aber wissen, definitiv und so weiter. Und dann haben wir in Deutschland halt eben auch das Problem, diese Leute werden direkt alle aufgesammelt von den hier, wie heißen sie, bei SPD, jedenfalls von der Jugendorganisation und von der Grünen Jugend und diesen Leuten. Und das siehst du ja auch schon, guck dir allein den Twitter-Kanal von der Grünen Jugend an, was da so für SJW-Kram die ganze Zeit rausposaunt wird. Ja. Mein Lieblingsding war ja hier am 3. Oktober, wo sie irgendwie geschrieben haben, vor 25 Jahren wurde ein Land, wie war das abgeschafft, warum sollte uns das nicht auch noch mit Deutschland gelingen, Fragezeichen, tralala. Oh, die sind so dumm. Aber die Sache ist, jeder normale Typ, der das liest, denkt sich, was sind das für Volkspannen? Habt ihr eigentlich das? Je mehr das öffentlich wird und je mehr die in die Öffentlichkeit gehen mit diesen Positionen, desto mehr werden sie ausgelacht werden hier. Ja, das Ding ist, in Deutschland ist das ja fast schon halb Mainstream, sage ich mal. Deutschland. Genau, es kommt dann darauf an, weil ich war ja in diesem politischen System so ein bisschen drin hier mit so jungen Leuten und so ein Zeug. Ne? Ja. Und wenn ich da alleine überlege, dass jetzt hier war ja der FDP-Parteitag, den ich ja so ein bisschen verfolgt habe, der war zum Beispiel schon mal in dieser Station in Berlin, das ist dieses Ding, wo auch die Republika drin stattfindet, ne? Da habe ich da ja diese Dame hier gefunden, über diesen, weil die da irgendwie rausgetwittert hatten, da ist jetzt ein Vortrag über Frauenengagierung in der Politik. Und das war diese Person hier, Gender- und Diversity-Aktivist, die hier irgendwie bei der FDP aktiv ist und irgendwie was mit Democrats Abroad zu tun hat, also wahrscheinlich eine Amerikanerin. Und die hier irgendwie Aussprache, da sagt sie irgendwas zum Thema Feminismus, ich habe mir das auch angeguckt, das ist so ein kurzes Video, wo sie da irgendwie meint, so ja, Feminismus ist aber für Freiheit von Frauen, ja, tralala, oder wo der Lindner irgendwie gesagt hat, das wäre nicht so, und dann retweetet die hier zum Beispiel Rihanna Wu, ich weiß nicht, ob ich das auf die Schnelle finde, das war hier irgendwo, also hier, ne, Rihanna Wu, so. Ach, nett. Ja, die können gern mal bei der FDP bleiben. Das ist unser Chris ja jetzt bei der FDP. Ja, ja, also für mich können die ja nicht gerne bleiben. Habt ihr eigentlich das in Großbritannien mit der Nationalen Studentenvereinigung mitbekommen? Dem Malia Bu, ich kann das kaum aussprechen, Malia Bauatia, ich share mal den Artikel. War das die Geschichte, wo sie sich nicht durchringen konnten, einen Gedenkmoment für den Holocaust irgendwie abzusegnen, oder? Naja, das ist diese Dame hier ist so ziemlich die Führungsspitze der SJW-Bewegung im Vereinigten Königreich, in den Universitäten. Und die NUS, die National Union of Students, das ist so eine übergreifende landesweite Studentenbewegung, wo sie sich halt eine Union, eine Gewerkschaft fast schon für Studenten. Und die Frau, die hat sehr seltsame Ansichten. Die hat zum Beispiel durchgezwungen, eine Verweigerung den IS zu, was ist das deutsche Wort für Condemnation? Verdammen. Ja, genau, den IS zu verdammen, weil es die Gefühle von Muslimen verletzen könnte. Und ich habe das in einem Video angesprochen, da haben sie ja beschlossen, beinahe, das ist sehr, sehr seltsam, wieso so etwas eine Gewerkschaft mehr oder weniger verabschiedet, einen Beschluss, dass weiße Homosexuelle nicht unter Homophobie leiden können, weil sie weiß sind. Und, das ist toll, ein Beschluss. Ne? Also, ja, ich kann dir ja gerne mal meinen dicken Schwanz in die Fresse klatschen. Alter. Ja, wir hatten doch letztes Jahr. Ich befürworte diesen Beschluss. Da haben sie auch noch, was haben sie noch beschlossen? Dass, kannst du ja nicht als Rape bezeichnen, weil ich bin ja ein Homo. Liebe Genossen, das Komitee für Unterdrückung hat beschlossen, dass weiße Homosexuelle nicht unterdrückt werden können. Ja, aber die Formulierung, the conference believes, also ja. Die Konferenz glaubt, dass weiße und so weiter. Wir hatten ja vor ein paar Streams, hatte ich mal aus deren, aus deren Protokoll von dieser Veranstaltung vorgelesen. Das Witzige war, wir glauben, dass es viel zu wenig Transgender in Lehrstühlen gibt. Wir glauben das. Die Schwulenrechtsbewegung, die Studentenschwulenrechtsbewegung hieß ja doch früher dort LGBT. Und das haben sie über die Jahre hinweg, über die letzten 4 Jahre umgeändert zu LGBTQ, LGBTQNQEW. Ja, das wird immer, das wird passiert, weil bizarr einfach. Ja, und jetzt haben sie einfach ein Plus hinzugefügt. Das ist einfach alles, jeder, der sich als, was weiß ich, Otherkin oder sowas identifiziert, kam da hinzu. Ich dachte, das ist Homosexualität plus Ethik. Homosexualität plus. Ja, genau. Und jetzt, wo einfach alle diese seltsamen Leute drinnen sind, diese Organisation wurde ja gegründet hauptsächlich, um jetzt für Schwulen- und Lesbenrechte einzusetzen. Und weil jetzt all diese seltsamen Leute drinnen sind, die alle auf jeden Fall mal nicht schwul oder lesbisch sind, werden jetzt die Schwulen und die Lesben aus einer Schwulen- und Lesbenrechtsorganisation herausgedrängt. Ja, wir sind nicht mehr Hipster genug sozusagen. Das ist nur, wer ist der meist oppressed oder das ist so ein Bullshit, Alter. Wie kannst du als Schwuler das eigentlich vertreten, nicht für Transrechte einzutreten? Das Ding ist, es ist ja nicht so, es ist ja nicht mal, dass ich gegen Transrechte bin. Alter, mein Ex-Freund war ja transsexuell. Ja, ja. Und die Dame da, die ist jetzt Präsidentin dieser Organisation geworden. Aber wenn ich dann so eine Quote, wie von wegen, ja, es gibt so wenig Transleute in irgendwelchen Positionen. Ja, hallo, glaubst du, eine Quote haben sie auch eingeführt. Der Mensch halt trans ist oder was? Das ist nur mal eine Minderheit. Eine Quote haben sie auch eingeführt. Sie haben beschlossen, ich habe ja das Protokoll dieser Sitzung durchgelesen. Sie haben beschlossen, dass jede Universität, jede Schwulenrechtsorganisation an jeder englischen Universität braucht einen schwarzen transsexuellen Diversitätsoffizier. Und was ist, wenn es in der Gegend halt keinen so einen Menschen gibt oder keinen, der offen so lebt? Ne? Das ist immer, die Leute denken einfach, das gibt es einfach so. Das ist Bullshit. Nee, das kann man doch ganz einfach lösen, indem man sagt, okay, wir machen das, aber anteilig proportional zu dem Anteil Transsexueller an der Gesamtbevölkerung und dann wird gerundet. Nach normalen Umständen. Was ich auf jeden Fall zurückkomme, habt ihr jetzt alles diesen Schwachsinn, den diese Frau vor allem vorgestellt hat, gesehen? Und sie glaubt zum Beispiel, dass die Universität Birmingham ist ein zionistischer Außenposten in England und dass die Juden die europäischen Medien kontrollieren und was weiß ich was. Und die ist jetzt Präsidentin geworden und da bricht jetzt alles zusammen. Ich habe jetzt am Guardian, da gibt es jetzt einen Artikel von dieser Dame, die hat mich auf Twitter geblockt. Die hat sehr seltsame Ansichten über Juden. Die schreibt, das ist eine Einschränkung der islamischen Redefreiheit und was weiß ich was. Und dann Philosophie ist nicht nur über weiße Männer und was weiß ich. Aber es bricht auseinander. Denn mehrere Universitäten, die Universität York, die Universität Oxford und zwei weitere, die ich jetzt vergessen habe, haben jetzt gesagt, wir steigen jetzt aus dieser Organisation aus. In Großbritannien bricht das jetzt auch auseinander. Die beschließen jetzt die Studenten an diesen Universitäten. Wir das wollen mit diesen Leuten. Sie erinnern mich an die Burschenschaften in Deutschland und Österreich. Da gab es auch dieses Auseinanderdriften über diesen einen asiatischen Studenten, wo es da irgendwie hieß von wegen, nee, der kann nicht Mitglied sein in unserer Burschenschaftsvereinigung, weil der nicht kein Aria-Nachweis erbringen kann. So vor ein paar Jahren mal so ein Riesending, wo sie dann da irgendwie auch dieser Verband sich gespalten hat in zwei. Also ein Verband, wo die gesagt haben, das ist uns egal, hier kann jeder mitmachen irgendwie. Und ein Verband, wo die halt gesagt haben, nee, das ist hier nur für richtige Deutsche. Ja, die Sache ist ja hauptsächlich die, dass in englischen Universitäten hast du ja Tuition Fees, also Studiengebühren von bis zu 8000 Pfund an manchen Unis. Und noch viel mehr, wenn du Ausländer bist. Ja, und die Studenten dort haben einfach die Nase voll mit dem. Also wenn du dir kaum das Studium leisten kannst, wenn du massenhaft Schulden aufnehmen musst, um überhaupt studieren zu können, was zum Teufel interessiert dich da der Diversitätsoffizier, der Frau Buitiala, der sicherstellen muss, dass da schwarze Transsexuelle über die Schwulenrechtsbewegungen wachen? Mich würde mal interessieren, ist diese Frau schwul oder trans oder irgendwas? Nee, das ist eine schwarze Konvertitin zum Islam. Also wahrscheinlich hetero. Oh, das sind wirklich immer genau diese Leute, die, sag ich mal, ich rede jetzt mal von uns, weil ich auch schwul bin, sag ich mal, Schwule oder auch Transsexuelle, immer so irgendwie irgendwo reinzehren wollen, wo wir gar nicht hin wollen. Was diese Frau nämlich nicht reilt. Und ich habe halt transsexuellen Ex-Freund, also ich kenne auch andere Transsexuelle, ist, dass wir einfach nur unsere Ruhe haben wollen. schmeißen, weißt du? Wir wollen nicht in diese Position gezwängt werden oder auf den Podest gestellt werden. Ich weiß nicht, ob ihr da auch noch die uralte South Park-Folge kennt, wo dieser eine da, der irgendwie da der Fötus aus dem Kopf wächst, in die Medien da gezerrt wird. Genau sowas ist es. Weißt du? Die Leute begreifen auch einfach nicht, dass zum Beispiel Schwulenrechte, also ich habe teilweise für das campaigned hier, es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, ich emanzipiere euch jetzt, damit ihr für meine Partei wählt. Sondern es geht darum, ich möchte, dass ihr genau die gleichen Rechte habt wie alle anderen, damit ihr tun könnt, was ihr wollt mit eurem Leben. Ja. Und dieses Konzept, das geht diesen Menschen einfach nicht ein. Das siehst du vor allem auch in den Vereinigten Staaten, wo die Demokraten bis heute noch sagen, ach ja, die Schwarzen, die haben wir befreit, also wählt ihr alle schon brav für uns. Ja, das ist ja dieser ich möchte es jetzt nicht unbedingt Talking Point nennen, aber dieses Argument von Milo Yiannopoulos, was der halt sagt, dass die Linke halt dieses, genau wie du es halt gerade sagtest, die politische Linke dieses, hey, wir sind in der Vergangenheit für die und die Gruppen eingetreten, deswegen sind das jetzt unsere Partisanen politisch. Sind jetzt unsere Leute und wir sind deren Leute und die wählen jetzt für uns, egal was wir machen. Ja, wie gesagt, manchmal fühle ich mich halt echt so von bei SJW-Leuten, dass man halt als Schwuler so oder auch als Transsexueller von denen richtig ausgenutzt wird, so von wegen, na, dann ist man so deren Sockpuppet oder weißt du was. Natürlich, so ist es doch, darum geht es. Weil ich weiß doch damals, es ist doch Intersektionalität. Als die erste Gamer X angekündigt worden ist, diese schwule Spiele-Convention in den Staaten, war ich ja einer, der da sehr kritisch gegenüber war. Ich dachte, wieso wollt ihr Leute aus den Conventions wie E3 oder so wegziehen? Weißt du, Inklusion, wir alle zusammen und so, das sollte es sein und nicht wir trennen uns von den anderen ab. Ja. Was soll das denn? Und dann hat einer da die ganze Zeit gegen mich argumentiert und so mit absolutem Bullshit und alles Mögliche, ne, dass man ja in Schutz genommen werden muss und so. Da habe ich einfach mal die Frage gestellt, bist du eigentlich schwul? Nein. Es ist immer der Fall, dass mich irgendwelche Heteros meinen, die müssen mich irgendwie schützen. Ich mir denke, fick dich weg, du Spast, Alter, ich bin kein Baby. Ich nenne die Leute dann Dachau-Feministen. Wenn du nach Dachau gehst, das ist ja auch dieses Poster, wo drauf steht, ah ja, das rosa Dreieck für die Schwulen, das gelbe Dreieck für die Juden, das P für die Polen, das T für die Tschechen. Und das haben sie, ja, das sind Dachau-Feministen. Die kategorieren dich einfach ein, wie in einem Konzentrationslager. Mehr bist du für den auch nicht. Wir müssen da nochmal eine kleine Collage draus bauen. Alles so zusammen, dass es sich überlappt und das ist dann die Intersektionalität. Ja, aber es ist auch so, du tust einem menschlichen Leben Wert zumessen nach irgendwelchen Eigenschaften, die eigentlich nichts wirklich mit dem Wert des Lebens zu tun haben. Was macht denn das Leben von einem Menschen, ob er jetzt schwul, transsexuell, weiß oder schwarz ist, anders wie das von einem Indianer, der im Rollstuhl hockt? Also ich weiß nicht, das mit dem Dachau-Feminismus, das stimmt schon ein Stück weit. Weil es ist eine Massenbewegung. Meiner Meinung nach sind das denn halt die wahren Rassisten, weil die nun mal nach körperlichen Merkmalen sozusagen gehen, weißt du, und nicht über dem, was der Typ, was der Mensch sagt, wie der tickt, weißt du. Und ja, das ist einfach dieser Aufstieg von Identitätspolitik. Jede Gruppe braucht eine besondere Problematik, ein Anliegen, ne, das sie dann an den Tag legen kann. Und gibt es da keine Ausnahmen inzwischen. Transsexuelle, Schwule, rothäutige Menschen, grünhäutige, es gibt alles, ne? Grünhäute! Dass die alle Erfolg haben. Ja, also es gibt ja auch nicht nur diese armen, oh, we're so oppressed, sondern es gibt ja aus jedem Bereich dieser Minderheiten auch Leute, die unglaublich erfolgreich sind. Ob das jetzt Elton John ist oder keine Ahnung, Will Smith oder, ja, also es gibt ja die Beispiele dafür, dass es auch jeder irgendwie an einen Punkt packen kann, an den er will, wenn er Glück hat halt und ja, arbeitet, ja. Also diese Leute werden da ja gar nicht vertreten. Bei der letzten Oscar-Verleihung, ne? Die Leute sich beschwert haben von wegen, ach, es gibt nicht genug Schwarze, die auch mal gewinnen, ne? Vor allem genau nach dem Jahr, wo irgendwie Selma und was weiß ich noch für Filme, sag ich mal, waren, sag ich mal, wo ein Haufen Schwarze nominiert und auch gewonnen haben. Nee, vor allem, das war ja Will Smith, der das abgezogen hat und der hat ja dann von anderen schwarzen Schauspielern ordentlich die Hucke voll gekriegt von wegen, ach ja, jetzt geht's dir plötzlich um alle Schwarze, ne? Aber als wir er war ja nur stinkig, dass er halt keine Nominierung für seine Scheißfilme da gekriegt hat. Ja, ja, nee, aber die kam dann halt mit, ach ja, jetzt fängst du hier damit an, aber vor 20 Jahren bei Prince of Bel-Air, ne? Als wir da gesagt haben, hey, lass uns alle zusammentun und wir bitten alle um eine Gehaltserhöhung, da warst du, oh nö, das macht mal jeder für sich selbst. Mich hat diese ganze Debatte sowieso ziemlich angekotzt, weil ich die Oscars hasse. Also. Ach, ja, und jemand hat doch auch nachgerechnet, dass irgendwie in den letzten 10 Jahren ungefähr 15% der Oscars an Schwarze gingen und das entspricht absolut genau was die Leute halt nicht sagen, halt, ist halt eine Minderheit, auch bei so einer Präsentation oder auch in Führungspositionen, auch eben als eine Minderheit darstellen wird. So, weißt du, es ist das einfach nur logisch, aber naja, mit Logik kannst du bei diesen Leuten sowieso nicht fruchten. Und wenn du alle anderen Minderheiten in Amerika mal abcheckst und sagst, okay, wie ist es denn, wie viele, ich meine, bei den Hispanos findest du sicher noch einige Oscar-Gewinner, aber was ist mit den Asiaten und was ist ja, mit den deutschstämmigen in Amerika, kriegen die genug Oscars? Der Unterstrich ist, es ist so typisch amerikanisch und du siehst einfach, dass du das in Europa nie und nimmer anwenden könntest. Weil ich meine, schau dir mal die europäische Geschichte an. Wer hier wen, wann, wie unterdrückt hat, da wirst du nie und nimmer eine vernünftige Oppression-Stack aufbauen können. Ja, deswegen ist Europa ja eigentlich auch einfach schuldig, kolonial und so. Jeder hat ja immer versucht, ein Stück Polen zu bekommen. Der unterste Teil vom Progressive Stack, ja, das finde ich als Mensch mit polnischem Nachnamen sehr gut. Ja, mein Geburtstag. Nein, Ruhe, jetzt auch. Ruhe, ich rede jetzt hier eine Minderheit. Ey, nee, da gehöre ich zu. Lass den Arabischen sprechen. Selbst in Ruhe. Genau. Ja, Chris hängt dann auch immer im Slavquad da rum. Nein, ich halte mich zurück. Darf ich denn mal kurz, wie wir ja gerade bei dem Studententhema und so waren, ich habe ja hier mal geguckt, was so an Talks bei der diesjährigen Republika stattfindet. Und da gibt es hier zum Beispiel Black Twitter, Hashtag Black Twitter, eine Einführung. Und da ist hier die Kurzthese, wer die neue Rassenbewegung in den USA verstehen will, der muss Black Twitter verstehen. Und Segregation. Geil, Rassentrennung. Ich würde mal darauf tippen, dass das, was diese Frau Sarah Weber, freie Journalistin, da so erzählen wird, jede Menge Bullshit enthalten wird über auch Mesu-Proteste und bestimmt auch mit irgendwelchen Behauptungen, dass da ja KKK-Meetings gewesen wären oder irgend so ein Zeug. Ja, die kommt ja wieder mit irgendwelchen Behauptungen, die schon ewig widerlegt worden sind. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, die können doch nicht Black Twitter mögen. Black Twitter hat die geilsten Memes, die nur darum gehen, dass die Frauen die Männer betrügen und die Männer die Frauen betrügen und alle, keine Ahnung, das, Ich schaue mir sehr gerne so Screenshot-Alben davon an. Das ist zum Totlachen, aber es ist halt, eigentlich passt es überhaupt nicht zu den feministischen Talking Points. Ja, das doch, meinen Poli. Die auch wahrscheinlich nicht. Die meinen ja hier, das ist ja auch irgendwie mit Hands Up, Don't Shoot und Black Lives Matter. Just die, die Art, du meinst die im Zug passiert Aufschrei-Seite von Black Twitter. Ja, natürlich. Serie-Scandal groß gemacht. Was? Ich dachte, die total geile schwarze Twitter-Subkultur. Aber nein, natürlich nicht. Nein. Auch nicht Jakub und die Albinoiden oder sowas. Auch nicht. Oh Mann. Ja, Nation of Islam. Es gibt natürlich auch wieder jede Menge Kram über Computerspiele. Wir können ja nochmal Wetten abschließen, wie viele Gamergate-Erwähnungen dieses Jahr auf der Republika gemacht werden. Letztes Jahr waren es ja so irgendwie 5 oder so. Oh, ich denke mal, es wird nicht weniger sein zumindest. Inklusive, mein Lieblingsding war ja immer noch dieses Smart City-Style, wo die Frau da irgendwas von intelligenten BHs erzählt hat und dann irgendwie Gamergate-Name-dropped hat. Warum auch immer. Das war so eine Frau von der Goldsmiths-Universität. Gamergate wird überall gerade derzeit genamed. Und auch wo da einer irgendwie in seinem Review für zu Hardcore-Handräder Gamergate gedroppt hat. So von wegen Gamergate, der Film, dachte ich auch schon, oh komm, Alter, ihr seid ja noch autistischer als die, die da immer noch so hardcore involviert sind. Ja, da gibt es zum Beispiel so Sachen wie Powerplay, wie sich Games und Politik gegenseitig verändern. Was? Wo dann hier irgendwie behauptet wird, Edward Snowden sah seine Moralvorstellung rückblickend durch Tekken geprägt. Was? Ja, das... Wieso Tekken? Na, der hat sich gedacht, der erdagelt einfach mal Amerika. Was das wird hier gegeben von einer Frau Medienpädagogin und einem Projektleiter bei Outer Media, was wahrscheinlich auch irgendwie so eine SJW-Gruppierung bestimmt mit öffentlichem Zuschuss oder so. Das machst du dem endlich zu meinem Lieblingsvortrag. Wieso ich finde das gerade voll bizarr. Warum? Den Artikel müssen wir Schauder schicken für das nächste Mal, wenn er eine Diskussion führt mit dem Kulturkritiker und dann einfach, wir brauchen keine Kulturkritik. Beispiel, dieser Artikel. Naja, das ist ja, was heißt Artikel? Das sind ja jetzt die Thesen, dazu gibt es ja dann einen Vortrag bei der Republika. Thinking Ape, du ist ja auch dabei, hier unser Freund, dieses Mal ohne irgendwelche Maske, Herr Richter hier, Markus Richter, auch bekannt als Anti-Gamergate Markus, mit dem wir ja auch schon ein paar Mal aneinander geraten sind. Schicker der, Bart mal wieder, wie so ein vollbärtiger Huren. Der hält hier einen Vortrag über What's in a Game. Und da erklärt er den Leuten, die auf der Media Convention irgendwas über Computerspiele. Was ist eigentlich ein Computerspiel? Ja, weißt du, wenn einer ein Shakespeare-Wortspiel macht, dann denke ich direkt, das ist ein schlauer Mensch. Ja, für die Leute ist das schon ein Computerspiel, wenn du da so eine Audiovisualisierung hast, wo du dann mit einer Virtual Reality-Headset-Brille und deinem Mikrofon so machst. Ja, und vor allem, das ist hier auch eine Einführung ins Computerspielen für interessierte Nichtspieler. Finde ich auch sehr nett. Dafür seid ihr auf jeden Fall Experten, Leute. Das muss ich euch vor allem ganz ehrlich zugestehen. Ist ja eigentlich genau das, was Nichtspieler erst so an Games interessiert hat die letzten Jahre, weswegen das immer größer wird, sind ja diese Filme. Ne? Also man merkt ja, Spiele werden immer mehr wie inszenierte Filme, wo du nur ein bisschen mit interagierst. Aber das sind genau die Spiele, die diese Leute hassen. Die glauben wirklich, dass so eine Indie-Projekte, ne, so ein Scheißmüll, Nicht-Gamer zum Zocken verleitet. Das ist Blödsinn, das sind ein paar Leute. Und dieses hier hat bei mir ja auch, also bin ich sehr, sehr gespannt, ob das gibt bestimmt ein Gamergate-Name-Dropping in der Kategorie Politics in Society. Meme Wars of GIF Campaigns and Gamer Politics. Allein schon, das ist wieder ganz toll, Gamer Politics. Und da geht es dann hier irgendwie um irgendwelche Memes und auch über Reddit und 4chan und hier so, ne, das schreit ja eigentlich schon wieder nach, oh mein Gott, it's Gamergate. Und das wird hier von so ein paar, ja, keine Ahnung. Oder wenn man fragen darf, wie viele von euch seid Zocker? Ich glaube, alle außer Chris. Okay. Ja, Chris hat sich jetzt eine PS4. Er kennt BioWare. Ne? Ach ja, Chris ist doch jetzt auch im Dark Souls. Ja, Jack, ich kenne BioWare. Ja. The Dragon Age Inquisition. Habe ich nicht mehr. Hast du nicht. Ne? Da war ein Transsexuellen oder eine, ich weiß nicht, was das war, aber jedenfalls ist so eine Figur. Ne? Ah, das war Baldur's Gate 2. War das nee, das ist was anderes. Ne? Okay. Aber auch, ja, kann man auch erwähnen. Aber genau, und da hält die Frau, oder ja, ich glaube, das ist so eine Frau, die Frau eine 20-minütige Rede von Transsexualität in irgendeine erfundene Kultur auf Thedas, also Dragon Age Inquisition. Und das Problem ist, warum? Ich habe kein Problem mit Figuren, wenn sie trans sind und was auch immer. Aber was hat das mit der Geschichte zu tun? Das ist genau das Problem. Das war einfach aufgezwungenes Zeug. Das hast du in Spielen ganz oft in der Zeit auch gehabt. Auch bei Borderlands The Pre-Sequel, wo der eine Charakter dich 5000 Mal erinnern muss, dass sie lesbisch ist. So. Weißt du, aber ich sag mal, bei Witcher 3 haben sie das echt gut gemacht. Da war eine Szene mit einem Schwulen, da findet man später raus, der Geralt, der fragt ihn so, ja, ich bin vom Lord rausgeschmissen worden wegen bla bla bla, weil ich verflucht bin. Da denkt der Geralt, bist du etwa Werwolf? Ich kann dir helfen. Ist ja voll ernst, ne? Und dann sagt er, nee, ich war Liebhaber des Sohns von Lord, ne? Aber das war echt gut inszeniert, ne? Und passt auch ja, zur Geschichte. Oder auch, sag ich mal, wie subtil der schwule Charakter in Mass Effect 3 eingebaut war. Der ist Side-Character, mit dem man dann auch eine romantische Beziehung sozusagen aufbauen konnte. Das war ja dann nicht so aufgezwungen, sondern es kam dann nach einer Zeit, wenn man so mit dem Zeit verbracht hat, kam das durch. Ja. Bei Baldur's Gate. Ich bin Transsexuelle, ich komme von Königreich, bla bla bla. Und so funktioniert das auch. Ja, wobei man, finde ich, zur Verteidigung, das ist jetzt nicht mein Argument, das habe ich gelesen und das fand ich bedenkenswert, so und ich sagen muss, dass halt das ja schon so ein Trope ist in Computerrollenspielen, dass Leute, du klickst sie an und sie erzählen dir erstmal, wer sie sind und wo ihre Kinder sind und was weiß ich. Ja, aber bei Bio war ganz klar agenda-driven sozusagen. Ja, natürlich. Die Sache bei Baldur's Gate 2 war ja, da war ja ein Charakter drin, die transsexuell war, die das irrsinnig herauspompöst hat und die dann sehr abfällige Bemerkungen über Gamergate gemacht hat. Das, ja, das gleiche war doch jetzt auch bei dem Baldur's Gate, meinte ich das. Ja, genau, dieses, ja, it's all about ethics, und die Sache ist ja die... Das waren aber zwei verschiedene Charaktere. Das war vor allem ein etablierter, alter Charakter aus den alten Baldur's Gate-Spielen. Ja, und die Storywriterin hat Kotaku ein Interview gegeben, in der sie gesagt hat, I consciously add as much diversity as I can to my writing, and I don't care if people think that it's forced or fake. I find choosing to write from a straight default just as artificial. I'm happy to be an SJW, and I hope to write many more social justice games in the future. Also die hat das... Kannst du von mir aus ins Knie ficken, Alter? Die soll mal respektvoll mit unseren Sexualitäten umgehen. Das war, glaube ich, jetzt im Nachhinein betrachtet, halte ich das Ganze für ein Marketing-Ding. Ein ganz klares Marketing-Ding. Eventuell haben die das als Marketing gemacht, aber die Sache ist, die haben jetzt diese Leute hier drinnen. Und wer mit Feuer spielt, verbrennt sich. Ich meine, bei mir so als männlicher Schwule, so die Zeit ist vorbei, dass man so in die Medien reingeforst wird und so, sag ich mal, ausgenutzt fast schon wird. Jetzt ist es bei den Transsexuellen, sind jetzt sozusagen die Nächsten, die ausgenutzt werden, sag ich mal, um Geld damit zu machen. Und das, finde ich, ist halt sowas von respektlos, Alter. Wenn ihr einen Transcharakter einbauen wollt, dann macht das doch wenigstens gut. Ich fand das interessant im neuesten Shadowrun-Rollenspiel, dem Hongkong. Da war das schon so weit, dass es im Prinzip lächerlich war, weil alle Charaktere waren schwul, asexuell oder lesbisch. aber auf der anderen Seite, das hat mich auch nicht gestört. Das Spiel ist gut geschrieben. Das wäre eigentlich nur so gut geschrieben, das stört es niemanden. Und es wird im Prinzip bei dem einen Charakter, der schwul ist, wird das im Prinzip nicht mal. Es wird so in einem Dialogbaum ganz, ganz hinten und dann nur ein Innuendo praktisch, das so ganz schwach angedeutet wird. Oder halt so mit, weil er hatte einen Freund. Aber es ist ja halt nicht, hallo, ich heiße so und so, übrigens, ich bin schwul. Was ja bei Baldur's Gate, das war, was kritisiert wurde. Und auch das mit, hey, mein Name ist so und so und hier ist meine Lebensgeschichte. Bei gut geschriebenen Spielen war das vor längeren Zeiten auch nicht so. Mhm. Was weiß ich, jetzt nehme ich zum Beispiel Final Fantasy VII, da gab es richtig Character Arcs für jeden. Also Character Arc, da bist du dann durch den Hub gegangen und dann hat der halt erzählt, ja, hier ist das und das passiert, hier ist das und das passiert. Und das war halt auch, das hat dich halt irgendwie reingezogen. Ja, aber das ist halt so Sachen wie Torment oder so, die haben das damals schon gemacht, klar. Aber viele Rollenspiele sind ja echt so, du klickst irgendwen an und er sagt, ich bin der für das zuständig. Und vor allem, wenn die Leute auch immer so tun, dass es erst so seit den letzten Jahren, so sag ich mal, homosexuelle Charaktere spielen, das ist auch absoluter Bullshit. Fear Fact 2 hatte Lesben. Das fällt mir noch ein. Das ist das Einzige, was mir jetzt aus dem Kopf direkt einfällt. Aber damals gab es das auch. Es interessiert doch auch gar nicht, ob der Soldat, den ich in Call of Duty spiele, ein Mann ist, eine Frau, irgendwie eine Frau, aber trotzdem einen Penis hat oder was auch immer. Die meisten Leute interessiert es an so einem Spiel halt wirklich, ist der Charakter gut geschrieben, sage ich mal, ist der interessant? Bei vielen Spielen waren die Charaktere ja meist sowieso gesichtslos, sage ich mal so ziemlich. Kennt ihr da eigentlich die BioWare-Sozialforen? Nö. Da wird offen drüber diskutiert, ob beim nächsten Mass Effect-Spiel es Transsexuelle geben soll. Aber das Interessante an der Diskussion, sage ich mal sarkastisch, ist, dass viele dagegen sind, weil die dann behaupten, ja, das findet in der Zukunft statt, da hat man Gentechnik, bla bla bla, deswegen darf man keine... Das ist so lächerlich, wenn man halt die ganzen Sprüche von den Leuten, diese ganze Firma, BioWare, war super, super gut mal, ist nur noch SJW, nur noch Schrott, alles PC-Bullshit. Mhm. Also ich spiele jetzt wieder Morrowind. Da bin ich wieder zurückgefallen. Also ich eigentlich ganz ehrlich gesagt, die neuen Rollenspiele habe ich aufgegeben. Vor allem, irgendwie so gemischt, wie das so langsam Die Säule der Ewigkeit, also Pillars of Eternity from Obsidian, ist echt ziemlich gut. Das Lustige ist, man hat es ja auch irgendwie mitbekommen, dass so dieser SJW so langsam in Spielefilmen Einzug gehalten hat. Das war ja ganz komisch, dass kurz nachdem Fuckboy Anthony Birch bei Gearbox da angefangen hat und so, ne, hieß es auf einmal, dass Exton aus Borderlands 2 schwul ist. So, obwohl das Spiel schon draußen war und es im Spiel kein einziges Mal irgendein Zeichen dafür geben sollte, dass er jetzt schwul ist. Da wurde dann einfach irgendwann mal gesagt, so, nö, der ist schwul. Seamus is trans. Deal with it. Wie viele von euch gehen durch die Modding-Communities von Skyrim und von Oblivion und von Morrowind und so weiter? Ich bin vor 10 Jahren, aber das ist lange nicht mehr. Also ich bin noch ein bisschen unterwegs, ja. Das Skywind-Projekt zum Beispiel. Ist ziemlich geil, ja. Ja. Ich habe einfach bemerkt, dass jetzt, wo die Storylines in den neu erscheinenden Spielen immer schlechter und seltsamer werden, dass die gemoddeten Storylines, die gemoddeten Quests, ja, immer besser werden. Dass einfach die Leute, die wirklich die besten Stories schreiben, sind einfach woanders. Jetzt. Es gibt, ja, aber Obsidian Pillars of Eternity, ich schwöre es drauf, ist so geil, ist ein echt geiles Spiel. Also es erinnert total an Baldur's Gate, war noch viel besser in mancherlei Hinsicht. Pillars of Eternity, also Säule der Ewigkeit. Die war Geschichte ja auch so ein Kickstarter. Genau, von Obsidian. Die haben Nasen dabei, irgendwie Chris Avalon und Monty Cook. Genau, richtig gut geschrieben. Combat, also ne, Kämpfen ist interessant. Ist eine interessante Welt an sich. Und ja, auch crowdfunded. Ne? Monty Cook? Ja. Ja, genau. Monty Cook ist doch so ein RPG-Autor. Ja, ja, genau. Ewig lange schon TSR, D&D, Wizards. Die haben alle dazu beigetragen. Ist ein richtig gutes Spiel. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja. Das war doch das, wo es diesen Grabstein-Eklat ja gab. Ah, genau, ja. Das war so ein tolles Gedicht. Es gab also für die Leute, die damals nicht zugehört haben, es gab da einen Grabstein in dem Spiel, den ein Bäcker beschriften konnte für das, was er halt damals als Funding zur Verfügung gestellt hat. Und der hat halt ein Gedicht über einen Mann geschrieben, der neben einem Transcharakter aufwacht und sich dann aus dem Fenster stürzt oder von der Klippe oder wie auch immer. Und darüber haben sich ein ganzer Haufen SJWs aufgeregt. Und dann wurde das geändert im Endeffekt, aber auch mit einem Seitenhieb. Auch das zweite Gedicht war so nach dem Motto, die Leute haben den Witz nicht verstanden, deswegen liegt er hier so im Groben. So auch wieder mal so eine typische Outrage-Scheiße. Weil ich fand es schade, dass sie damals gesagt haben, wir nehmen es raus. Aber das ist das Coole bei Kickstarter, finde ich, dass die Leute, die dazu beigetragen haben, also halt Geld investiert haben, die sind wichtig für die Firma, nicht die Drecks-SJWs. Das heißt, die können einfach drauf scheißen, meine Bedingung. Ne? Wer von den Leuten spielt denn ein Oldschool-Rollenspiel? Rami Ismail, Zoe Quinn oder Alex Lifshitz, oder glauben die setzen sich 120 Stunden hin und zocken so ein Spiel durch? Nee. Glaube ich nicht. Also die Zeit hätten sie abgehalten, sich irgendwo reinzuwursteln. Also wenn du dir mal Zoe Quinns Social Media Feed durchliest, das ist irgendein Schwachsinn über Katzen und was weiß ich was. Ihr Steam-Profil würde mich mal interessieren. Also einfach mal sehen, nicht jetzt zum Stalken, sondern einfach nur mal, um nüchtern zu sehen, was spielt die Dame denn oder spielt die überhaupt? Oder, ne? Ja, wahrscheinlich halt ganz wenig und immer nur so ein bisschen Alibi von jedem Spiel. Das sind halt Hipster, das sind Poser, die machen nicht wirklich was. Die versuchen das soziale Prestige von Subkulturen sich abzugreifen, ohne sich in die Kulturen einzubringen und selbst Enthusiasmus für die Subkulturen zu haben. So wie diese hässlichen Hipster-Vögel, die du im Metal-Bereich hast, sag ich mal, die denken, sie sind jetzt richtige Metalheads, weil sie sich eine Kutte mit ein paar Black-Metal-Patches aufgenäht haben. Die hören ein bisschen Manowar und dann denken sie werden Metal-Fans. So geht's mir, ja. Ja, ich kann noch mal ein bisschen weiter erzählen. Es gibt ja noch, die Republika ist ja wieder ein Füllhorn von jeder Menge Schwachsinn. Zum Beispiel gibt es hier... Gehst du eigentlich hin dieses Jahr? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich Urlaub kriege. Es ist ja irgendwie auch ein Feiertag danach oder so. Mhm. Ich glaube, da muss ich schon wieder, weil ich mich nicht rechtzeitig drum gekümmert habe, diverse andere Leute vertreten und deswegen. Fabian, kannst du den Chris einfach mal permanent einblenden oder ist das nur bei mir so, dass das... Nö, ja, ist ein nee, das ist halt nur, wenn Chris spricht. Wenn ich rede, ja. Dann rede ich doch einfach mal. Oder so. Muss die anderen still sein, ne? Damit nicht weggeht. Also, das ist jetzt hier ein Vortrag über Big Data, wo hier dann irgendwie gesagt wird, we are all biased when it comes to data analysis, collection and interpretation. Und die Person, die das jetzt hier behauptet, dass wir alle voreingenommen sind, was Datenanalyse angeht und wie man die sammelt und so, das ist eine Person, die definitiv voreingenommen ist, wenn es um Datenanalyse geht. War mir jetzt auch klar. Nämlich die Laser-Uschi. Also das beliebte Laser-Uschi, die ja zum einen diesen bei Netz gegen Nazis, diesen Anti-Gamergate-Artikel geschrieben hat und dann irgendwie bei Twitter behauptet hat, ja, viele von den Gamergate-Leuten bezeichnen sich ja selber als Linke und Liberale und so. Und da muss man mal eine neue Definition finden und tralala. Ja, das sind halt linke, liberale Nazis, ne? So wie das halt Standard halt. Ne? Ja, die verarbeiten halt, was sie selbst kennen. Ne? Also dann, ich bin selbst voreingenommen, also sind alle Menschen selbst voreingenommen. Ja. Dann gibt es hier Beiträge über Plattformen, veranstaltet vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und da steht dann hier die Frau Leopold von BuzzFeed. Was für ein eine von denen. Noch. Vielleicht noch jemand von Gorka einladen, der Glaubwürdigkeit wegen. Ja, wo wir gerade bei Gorka sind. Letztes Jahr hat ja eine Dame Gorka sehr hervorgehoben, als ganz tolle Sache mit Kommentaren umzugehen, weil die ja da nur die Kommentare einblenden, mit der der Autor des Artikels interagiert hat und die für gut befunden hat. Und das wäre ja eine ganz super Sache, um Internetkommunikation und die Debatte im Netz zu verbessern. Und das ist jetzt die Dame, die dieses Jahr hier unter dem Banner Politics and Society hier meint, sie könnte uns erzählen, was ist ein Fake und was ist echt. Und da würde ich jetzt schon wetten und auch viel Geld drauf wetten, dass da auf jeden Fall eine Einblendung von diesem Virindia-Jobal-Ding irgendwie kommen wird. Mit von wegen so, ja, und dann haben sie hier behauptet, er wäre einer der Attentäter von Paris. Da kannst du aber wirklich nicht die, die das geshoppt haben, schuldig sprechen, sondern da muss echt die Medien, die das für bare Münze genommen haben. Ja, und das werden sie... Also, das wäre ja eigentlich eine Gamergate-Position wieder, ne? Von wegen, dass die Hintergrundchecks mal machen sollen, bevor sie auf irgendwas reporten. Ja, also es gab schon in den Medien dazu was, aber da haben sie das auch ausgespart, dass das direkt aufgenommen wurde. Also es gab irgendwo, ich hatte das auf, weil ich folge irgendwie der ARD bei Facebook und bei YouTube. Und die hatten da so ein Video, hatte da irgendwer mal produziert und da kam das auch zur Sprache und da haben sie aber nur gesagt, das wäre ein Hoax im Internet gewesen, dass das aber lauter Journalisten direkt versendet haben als Fakt, das haben sie da schön ausgespart, das Detail. Ist auch ein bisschen peinlich, ne? Und das ist hier jedenfalls diese Frau Brodnik, die ja auch schon mal ein Interview mit Frau Witzorek geführt hat, wo sie da, also das ist eine Österreicherin, wo sie da auch quasi sie nur halt erzählen lassen, einfach fröhlich weg. Und mit so Aussagen dann drin, mit von wegen, ja, das Patriarchat ist eigentlich schuld und das ist die Gesellschaftsform, in der wir leben, Punkt. Und lauter solche Aussagen und da hat hier die Dame da einfach freundlich zugehört. Und es gibt jetzt auch von ZAPP, dem Medienmagazin, die haben auch ein Interview mit der geführt, was jetzt diese Woche lief. Und da versucht sie auch schon so ein bisschen irgendwie zu deuten, was irgendwie wieder eine gute Diskussion im Internet ist und was eine schlechte Diskussion im Internet ist. Das musst du musst mir mal den Wahrheit Link schicken, dass er mal in Englisch übersetzen kann und etwas weiter verbreiten kann. Ja, ich habe das auch letztens schon in unseren Twitter-Kabal gepostet, als ich direkt gelesen habe. Und auf dem Weltraumaffen-Twitter ist es auch schon verteilt, die Aussage von der Dame da, dieses Zap-Ding. Und dann das absolute Highlight, dazu kommen wir jetzt, das ist hier auch Politics and Society, dieser Vortrag Organisierte Liebe. Ach Gott, das war so schön. Ja, ja, das Ministerium für Liebe, wie wir gerade schon das Ministerium für Wahrheit hatten. Sagt er, also wir müssen die Kommentarspalten fluten und Danke sagen, wir müssen Liebe organisieren. Ja, das zeigt mir doch schon, was das für Opfer sind, Alter, ganz ehrlich. Die Herrschaften sind ja also der Meinung, als Aktivisten, die sich unter anderem mit den Themen Sexismus und Rassismus beschäftigen, als Frauen, die sprechen, schreiben und publizieren, als Menschen, die für andere einstehen, erleben wir schon seit Jahren, wie hässlich das Gesicht unserer Gesellschaft sein kann und welche Form Hass einnehmen kann. Ach komm, ja, die ich finde es auch scheiße. Die verbreiten noch harmful societal beauty standards, ne? Und diese beiden Herrschaften, die das hier also veranstalten, Anne und Kübra Gümüşay oder wie auch immer das heißt, also hier ach, Fräulein Muslima, ich habe ein Kopftuch, sprich mich nicht drauf oh, an. Oh, die kenne ich, die schreibt für Bento, glaube ich. Ja, die schreibt überall, das ist der Darling, der, also so eine Vorzeigemuslima halt. Kübra, die war schon quer durch sämtliche Medien ist die gewandert und durfte sich da irgendwie äußern. Und das ist ja auch eine von den ausnahmslos Überlegerinnen, die auch in der Vergangenheit schon Vorträge bei der Republika gehalten hat. Ja, beschreibt sich als Journalistin oder Schriftstellerin oder ja, ist eine Bloggerin, ne, diese Kübra. Mehr nicht. Ja, hier steht auch Journalistin, Bloggerin und Aktivistin. Ja, einfach Fotze. Fertig. Ich meine, desto mehr da auch steht, desto weniger hat das Einzelne, was sie davon macht, Gewicht. Und sonst würde da nur Aktivistin, nur Bloggerin oder nur Journalistin stehen. Punkt. Ja. Also. Ja, das sehen die ja alles gemischt. Ne? Das ist ja auch, also letztes Jahr gab es ja dieses Ding, das muss man hier vielleicht auch nochmal abspielen. Ich hatte es schon ein paar Mal erzählt. Von dem Bagdal, das oder Beckedal oder wie der heißt, das ist ja der Chef von Netzpolitik und auch der Veranstalter, Hauptveranstalter von der Republika. Und die ist richtig schlimm, ne? Die war, wie heißt diese Show? Mann, wo die neulich war das halt mit dem deutsch-türkischen vielleicht, ja. Und diese Fotze, die war da mit voller Selbstwichtigkeit. Und die hat offensichtlich keine Ahnung von dem, was sie redet, aber trotzdem ist sie da. Ja, dieses zufriedene Gesicht hat die Frau auch immer. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie solche Leute sich so in wichtige Rollen hineinschlüpfen und dass halt andere, die vermutlich mitdenken können, glauben, dass sie wirklich ernst zu nehmen sind. Ja, also bei der Frau Gemüte ist das eine ganz klare Sache. Die ist auf der gleichen Welle geritten wie Anne Wiczorek und hat versucht über Hashtags. Und das hat ja, ich hatte ja so ein Interview mit einer Dame vom Deutschlandradio vor ein paar Wochen hier im Zug passiert. Und da habe ich die ja gefragt, wie kommt es, dass ihr immer die Wiczorek einladet, wenn es um sowas geht? Und die hat ganz klar gesagt, weißt du, wenn du einmal da warst, dann kommst du immer wieder bei den Medien. Du hast ja mal gesagt, dass wenn die Lori Penny nach Deutschland zieht, dass es da einen Konflikt geben wird, weil die wahrscheinlich ihren Job nehmen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei diesen Leuten so eine Rückenstecher, irrsinnig aggressive Art ist, um an der Spitze zu bleiben. Das würde mich nicht wundern, wenn man sich Anti-Gamergate anguckt oder die SJWs im Ganzen, ist doch ständig Messerstecherei. Was hat die Wiczorek, die hat ja was hat die studiert? Skandinavische Literatur oder so irgendeinen Schwachsinn? Ja, abgebrochen. Ja, die bekommt nie. Das hat ja auch schon angefangen mit diesem, ich sage nur, wo wir vor ein paar Wochen drüber amüsiert haben, diesen Tweet von Leser Uschi, wo sie da irgendwie geschrieben hat, die Lori Penny wird so krass geassert. Ihr seid schlimmer als, sag ich mal, Leute, die diese Moneyboy-Sprache die ganze Zeit benutzen. Ey. Ja, die Gümüşay, die spielt halt eben in diese Intersektionalitätssache jetzt halt eben wieder rein, dass man jetzt natürlich irgendwie auch diese Aufschrei-Ding, das sagt ja auch quasi Rassismus und Sexismus, ne, das muss man ja in eins denken, wegen Intersektionalität und überhaupt, die Unterdrückung, die sind ja so vielschichtig. Das ist so eine, die ich wirklich gerne mal fragen würde, was sie vom armenischen Genozid hält. Das ist einfach das Erste, was mir durch den Kopf schießt, wenn ich solche Leute sehe. Ja, würde sie dir wahrscheinlich sagen, du sollst dein Privileg checken. Welches Privileg? Ich fragen, wo du herkommst. Wenn du dann sagst, Armenien, dann... Wo kommst du wirklich her? Türken nach dem armenischen Genozid zu fragen, ist rassistisch. Ist doch klar. Eben. Ja. Das greift deren Menschenwürde an. Ja. Du dummer Nazi. Ja, auf jeden Fall, der Backe da, der hat ja da bei diesem einen Vortrag, wo sie da alle seine Crew vorgestellt hat und die alle so einen Kommentar vorlesen mussten, der meistens irgendwie so hieß von wegen so, oh, jetzt wollt ihr also Spenden sammeln, klappt wohl nicht mit dem Journalismus, tralala. Da hat er ja dann zum einen den Spruch abgelassen, Das würde ja, sie würden ja Journalismus mit Haltung machen. Das ist auch so halt eben sowas, was die immer gerne erzählen. Ne? Das ist Journalismus mit Haltung. Und dann hat er da so einen Kommentar vorlesen lassen von der einen, wo es irgendwie darum ging, so ja, ihr seid ja ganz vernünftig, aber ihr seid ja total feministisch und das ist ja, da gebe ich mein Geld lieber an Leute, die antifeministisch sind. Was ist denn das für eine hohle Phrase? Und, Journalismus mit Haltung. Was soll das bitte bedeuten? Ja, da sind die ganz besonders stolz drauf. Das ist halt dieser Aktivismus. Wir denken rückwärts von unserem Aktivismus. Nee, das ist eine gute deutsche Tradition, zu sagen, ja, wir machen hier, was wir machen und wir bleiben dabei anständig. Ja, das ist ja, ich würde sagen, das ist auch dieses, was Glenn Greenwald und diese Leute da alles fordern seit Jahren und die ja jetzt auch, was sich ja komplett durchgesetzt hat. Also Sargon hatte ja letztens mal so einen Einspieler mit so einem Interview mit Glenn Greenwald, wo er quasi auch genau das sagt, so, ja, wir müssen das rückwärts denken, so von dem, was wir haben wollen und halt diesen Aktivismus. Und das ist genau das, was die betreiben und was da in diesen Netzpolitik, in diesen ganzen SJW-Zirkel da halt eben quasi so die oberste Maxime ist. So unser Kram und jetzt Aktivismus und jetzt alle Leute das einreden, dass das alles richtig und wichtig ist und keine Rücksicht auf Realität und sonst irgendwas nehmen. Das ist deren Kram. Das überschreibt sich halt eben mit diesem Spruch Journalismus mit Haltung und die da ganz besonders stolz drauf sind. Und halt auch so Papiere wie da a European Framework for the Promotion of Tolerance, wo es dann darum geht, dass man halt zum Beispiel Feminismus nicht kritisieren darf, dass wir europäische Integration vorantreiben, dass wir alle Gruppen respektieren und jeden hochheben und tralala. Also da gibt es einen Haufen sozusagen Propagandapapiere auch von der EU, von den Staaten selber. Und dieses mit Haltung ist eigentlich auch immer so ein Checkhaken dafür, dass es sich stark an diesen Propagandapapieren von der EU orientieren. Also, ja, wobei ich nicht weiß, wo da jetzt was herkommt, ne? Also wer da jetzt wen prägt, weil in Deutschland haben wir halt auch eine sehr, sehr starke Tradition und diese Papiere, die sprechen ja auch immer viel über religiöse Toleranz und sowas und werden dann auch geschrieben von irgendwelchen Leuten, die da viel machen in diesem Punkto und wir haben ja hier auch sehr viel Medieneinfluss von den Kirchen, ne? Also es ist ja sogar so weit reicht, dass irgendwelche Tatortfolgen da von der GmbH produziert werden, die drei katholischen Bistümern gehört und wo es dann irgendwie um Medizinethik geht, so nach dem Motto, so ja, da ist der böse Mediziner, der auf nichts Rücksicht nimmt, so der böse Wissenschaftler und so ein Kram. Ne? Und ich finde das aber lustig, dass so Journalisten, die halt ankommen mit so Dingen wie, ja, wir machen Journalismus mit Haltung, sich dann wehren, wenn man sagt, du machst Propaganda, weil nichts anderes ist Journalismus mit Haltung. Ja, das ist halt auch nicht mehr glaubwürdig. Also, und das sehen sie dann auch wieder nicht ein. Da bitchen sie dann wieder rum, bis der Tag lang wird, ne, über Kommentarspalten und so ein Kram, dass ihnen pausenlos erzählt wird, ey, was redet ihr überhaupt für eine Grütze? Aber die können uns ja erzählen, was die Wahrheit ist. Ne? Das ist immer noch so diese Anstrengung. Diese Leute kannst du ja eigentlich nicht Journalisten nennen, wenn wir uns jetzt mal ehrlich sind. Was ist denn Journalismus? Da bleibt auch kaum noch was über heutzutage. Und das ist auch wieder so ein Ding von... Da weiß ich auch nicht, wo es halt herkommt. Also ich glaube, es kommt eher daher, dass die Leute irgendwie angefangen haben, diesen Beruf zu ergreifen und dann quasi so nicht top-down, sondern halt eben bottom-up. Nee, ich sehe diese Leute eher als verzweifelte Fälle, weil ich meine, mit dem, was die studiert haben, die bekommen in ihrem Leben nie und nimmer Arbeit und die klammern sich wie besessen an dem fest, an dem sie sich festklammern können. Warum die irgendwie Gender Studies oder so eine Scheiße da studiert haben? Ja, genau. Was willst du dann mit deinem Leben machen nach dem? Der nächste Punkt ist, dass dadurch, dass du jetzt sozusagen die digitale Revolution hast, die ganzen Zeitungen und alles, jeder verdient ja immer weniger, jedes Medienhaus. Und dann ist sozusagen deine Überzeugung, dass du eine Botschaft hast, auch noch wichtiger für dich als Journalist, wenn du dann noch wirklich Kack-Kram studiert hast, wie Gender Studies oder Soziologie. Gibt es auch ein paar gute Sachen, aber der Großteil davon ist einfach nur Mist. Und dann hast du sozusagen deine Botschaft, du hast deine Propagandamittel und dann tust du in die Medien einziehen sozusagen und tust halt auch gesagt werden, dass wir jetzt sehen, dass sich das Ganze nicht rendiert. In den Vereinigten Staaten BuzzFeed und Vice, die brennen Geld. Die machen kaum mehr Einnahmen, die brechen gerade zusammen. Also der Jahresbericht, insbesondere BuzzFeed, hat letztes Jahr enorme Verluste gemacht, irrsinnig an Wert verloren. Und das Ding ist, dass so Seiten wie BuzzFeed, sage ich mal, auf eine Konsumerschaft aufgebaut sind, die sehr schnellliebig ist und schnell immer wieder was Neues braucht. Und die Leute, es ist halt vorbei, ne? Die Leute haben was Neues. Das sind vor allem die Konsumenten, die sich halt mit Internet nicht auskennen, sich von irgendwem Adblock installieren lassen, ne? Und das dann auch nie verändern, wenn sie eine Seite sympathisch finden oder warum auch immer. Ne? Und ich meine, Anfang BuzzFeed war halt viel davon durchgetragen, dass Leute das auf Facebook geteilt haben. Und Facebook ist ja auch, was Nutzerzahlen angeht. Es wird uncool bei den jungen Menschen. Ja, aber es ist doch auch für die Tech-Savvy-Leute ist das doch alles völlig uninteressant. Also, habt ihr bemerkt, wie... Das sind doch nur Leute, die sonst auch die Bild kaufen und nicht irgendwie... Habt ihr bemerkt, wie der Spiegel Bento aufgemacht hat, dieses SJW-Bullshit-Dings? Oh. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich denke, dass das eine bewusst, also jetzt, wenn du dir zum Beispiel den Guardian im Vergleich ansiehst, die haben ja jetzt einen Leigh Alexander und die ganzen Leute eingeladen, um für den Guardian zu schreiben, und die trennen das aber nicht. Leigh Alexander schreibt jetzt als normale Journalistin für den Guardian und neben aber die Leute, Guardian, die durch... Ja, auch schon mal beschissen war. Also die ja. Hat halt diese Und ich denke, der Spiegel hat diese Entwicklungen gesehen und hat sich bewusst entschieden, nein, wir trennen das von unserem Hauptmagazin ab. Ich glaube eher, der Spiegel folgt da der Süddeutschen, die ja mit jetzt.de quasi auch schon so einen Billigblock-Ableger geschaffen hat als erstes. Ja, genau. Wenn der Billigblock bankrott geht, dann geht wenigstens auch nicht das Ganze bankrott. Aber das ist, also ich habe ja die Woche, ich habe mit 15 zum Geburtstag die Purple Rain bekommen damals und damals auch meinen ersten Zungenkuss gehabt an dem gleichen Tag. Das war ein guter Tag, glaube ich. Zungenkuss, also hast du sie vergewaltigt? Was? Nee, ich glaube, das war... Mit Konsens. Ich habe aber den Zettel nicht mehr, wo sie unterschrieben hat. Also, ich war sehr traurig die Woche, als ich gehört habe, dass Prince tot ist. Und dann gab es auf Spiegel irgendwie einen Link, Bento zu Prince. Und ich dachte mir, okay, was will eine 17-Jährige denn schreiben? Und habe dann da drauf geklickt. Und es war der Wikipedia-Artikel. Es war im Endeffekt eine Information aus dem Wikipedia-Artikel, kurz zusammengefasst, wie in so einem Schulreferat. Heute schreibst du mal eine Seite über Prinz. Ich habe bestimmt auch die Prinz gehört, die Alte. Ich habe ja auf meinem Kanal oft die Artikel aus Weißdeutschland ins Englische übersetzt und dann halt kritisiert auf meinen Videos. Und ich habe dann in den letzten paar Wochen habe ich bemerkt, plötzlich, die schreiben kaum ihre eigenen Artikel mehr. Also in Deutschland, die schreiben kaum Artikel mehr. Die nehmen einfach englische Artikel aus Kanada, aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien, übersetzen die ins Deutsche und publizieren die dann. Das hast du überall, vor allem auch brutal bei deutschen Spielemedien, sage ich mal. Das sind immer, sage ich mal, wenn News kommen, sind das einfach abgeschriebene Sachen, die so vor einem halben Tag bis einem Tag, vielleicht manchmal sogar noch länger, aus dem amerikanischen Raum übernommen werden. Da habe ich auch mal hier mit Onkel Jo geschrieben, der bei Spieletipps schreibt, damals bei PC Action, aber auch gesagt, da müssen halt so mehr so speziell Artikel, so eigene Artikel kommen, so, weißt du? Und nicht immer so die News, die nur 2-3 Tage später kommen. Oder auch so, was Spiele im Printmagazine angeht. Du kannst nicht einfach nur News und Reviews und so machen von Spielen, die schon seit einem halben Monat dann zu dem Zeitpunkt draußen sind. Also die GameStar hat sich ja ziemlich gewandelt. Ich blätter die halt immer beim Kiosk mal durch. Ja, ich kaufe sie nicht mehr, aber ich schau es mir schon an, die haben ja jetzt einen deutlich größeren Magazinteil mit Reportagen und so, also die versuchen da gerade schon einen Ausweg zu finden, glaube ich. Ja, GameStar, da wusste ich jetzt nicht so Bescheid, weil ich dieses Schundblatt nicht mal mehr anblinzel, sag ich mal, aber halt, sag ich mal, da so PC Games oder so, die hängen da immer noch ein bisschen hinterher. Also ich denke aber eher, dass das bei Weißdeutschland eine finanzielle Entscheidung war, weil die ja so viel Geld verloren haben im letzten Jahr. Ich glaube, die haben einfach die Autoren, die sie gehabt haben, haben sie großteils gefeuert und haben einfach eine Skelett-Crew aus Übersetzern behalten. Aber das gibt halt am Ende auch wieder halt den berühmten beigen Würfel, weil wenn wir anfangen, alles nur noch einmal zu schreiben auf Englisch oder je nachdem, was dann die interessanteste Sprache ist, vielleicht irgendwann Chinesisch oder Indisch oder und dann übersetze ich den für die ganze Welt, dann habe ich nicht im Arsch vor Leute arbeitslos gemacht, die sonst irgendwie auskommen hätten, sondern ich zerstöre ja auch die Eigenheiten. Das ist der beige Würfel. Ich habe mir ja die ganzen Feminist Frequency Sachen angeguckt für das Video, das ich am Vorbereiten bin. Und es ist ohne Witz, an einer Stelle bringt sie als ein Positivbeispiel ein Spiel, wo ein Charakter weiblich ist und der Charakter ist einfach nur ein Würfel und hat einen weiblichen Namen. Ich glaube, das war hier Thomas was alone. Ja, so ein Tummel. Sie war ja auch so ein dicker Würfel, sprich, sie war fett. Und sie konnte schwimmen, so sie trat im Wasser, sie ging nicht unter. Die Sakitien, die ist ja weiter marschiert jetzt. Also von dem, was ich jetzt sehe, für die ist das Videogame-Zeug a lost cause. Also ich glaube, das sieht ein, dass sie dieses Battle verloren hat und zieht ihr jetzt weiter in dieses Geschichte-Zeugs. Habt ihr das auch mal kurz ein bisschen angesehen? Also diese neue Geschichte-Serie, die sie machen. Also ich hab mir das Thunderfoot-Video dazu angesehen, was sehr unterhaltsam war. Und ich habe halt ein bisschen den Kickstarter angeguckt und so, aber... Ich habe mir diese chinesische Piratin angesehen, genauer jetzt, ein bisschen recherchiert über die Geschichte, was sie davor trägt. Erstens einmal habe ich bemerkt, dass das, was sie über diese Frau erzählt und was sie wohl auch in ihren Videos über diese Frau erzählen wird, ist einfach nur aus Wikipedia kopiert. Da gibt es nichts ganz Größeres. Und ich habe dann etwas anderes sehr Interessantes bemerkt. Das habe ich mit den Honey Badges vor einem Monat diskutiert auf deren Kanal. Es gibt ja eine Feministenbewegung, die Wikipedia editet. Hm. Also die rein existiert, um feministische Edits auf Wikipedia zu machen. Und ich habe jetzt die Artikel verglichen zwischen den deutschsprachigen und den englischsprachigen. Und mir ist aufgefallen, dass im deutschsprachigen, der angeblich weniger genau ist, steht zum Beispiel drin, dass die in den Opiumhandel involviert war. Ja, der Opiumhandel in China, der hat ja das Land zum Boden gebracht. Ja. Die Chinesen, die sehen ja, das ist eine riesige Blamage und Schande für ihr Land und die Leute, die darin involviert waren, sind Verräter und so weiter und so fort. Das wird rein zufällig, dieser negative Teil von ihr, diese Opiumhandel-Involvierung, wird nicht erwähnt im englischsprachigen Artikel, der angeblich aber genauer sein soll. Ja, ja. Und ich bin schon sehr gespannt, ob sie das auch erwähnen wird. Aber ja, ich weiß, da kommt doch eigentlich hier Fabians Frau vielleicht mal in den chinesischsprachigen Sachen ein bisschen recherchieren über die Figur. Dann hätte man gute Munition, um irgendwie... Die Figur, über die sie da berichten will, die hatte auch ein Bordell und hatte Frauen zur Prostitution gebracht. Das ja, aber da machen wir bestimmt Quellen. Auch. Wenn wir dafür Quellen haben, dann ist das, dann gibt es ein Rebuttal-Video, dass die Frau nicht mehr weiß, wo sie hingeht. Also gerade wenn du... Ich finde die Grundthese von der Sarkisien besonders interessant, wo sie sagt, ja, die außerordentlichen Frauen in der Menschheitsgeschichte sind eigentlich die normalen Frauen, weil es so wenig Frauen gibt. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn du deine Serie anfängst, dann mache ich auch eine außerordentliche Frauenserie, die eigentlich normale Frauen repräsentieren. Und dann stelle ich euch KZ-Wächterinnen vor und solche Sachen. Elisabeth Bathory. Ja, super gut. Nee, ja. Aber was ich interessant fand, war bei Sarkisien mit dem noch dem Feminist Frequency, sie hat ja jetzt im Prinzip hat sie ja die Kickstarter TOS verletzt und jetzt gesagt, ich führe das nicht so richtig zu Ende. Ich mache jetzt so die Folgen nur noch viel kürzeres Format als vorher und auch nicht so viele Themen und so weiter. Aber das Interessante ist, das ist nicht wirklich eine Veränderung. Also ob die ihre Folge jetzt in 5 Minuten macht oder in 20 Minuten, macht keinen Unterschied bei der. Weil es ist 17 Minuten, ist einfach nur Game-Footage gewesen bei der und dann 3 Minuten Propaganda am Ende. Bei jedem Video. Das war total krass. Also ich habe halt geguckt, ob ich da irgendwelche guten Zitate rausgreifen kann. Ich konnte immer die ersten 15 Minuten konnte ich in der Regel, also erste 10 Sekunden, ob sie da irgendwas sagt, dann 15 Minuten lang nur, hier in diesem Spiel passiert das, in diesem Spiel passiert das, in diesem Spiel passiert das. Und dann letzte 2 Minuten wieder, ja und deswegen ist das ein großes gesellschaftliches Problem. Und das kann sie auch in 5 Minuten machen. Das fand ich super interessant. Die hat überhaupt kein Gefühl dafür, wie man ein längeres Video macht, wie man eine lange Argumentationsführung macht für so ein Videoformat. Wie ist das eigentlich? Ist ihr jetzt ihr Autor und Produzent abhanden gekommen? Oder wie Produzent? Da gibt's Da gibt es ja irgendwie die wildesten Theorien, dass Josh irgendwie kein Teil mehr da ist. Josh Kackentosch. ja, keine Ahnung, er ist nicht mehr gelistet, nirgendwo. Ich finde, dass die Sarkeesian, wenn du dir das mal alles durchliest, die ist sehr machiavellisch. Ich denke, die hat sich einfach nur an den Kackentosch angehaftet, solange der ihr nützlich war. Und sobald er nicht mehr nützlich war, hat sie ihn vor die Tür geworfen. Ja, der wird ja ordentlich Kohle gehabt haben, glaube ich, der Typ. Ja, die hat ja fast 1 Million gemacht. Also für 7 Videos, die ich, wo sie eigentlich das Footage von anderen Leuten gestohlen hat und so weiter und so fort. Was jetzt vor allem, das finde ich auch so dreist, Alter, wie sie damit so durchgekommen ist mit der ganzen Sache. Weißt du, dass da niemand gerechtlich eine Chance auch hatte, so, weißt du, dagegen vorzugehen. Die wird sich das durchbeißen, bis sie einen Job als Präsentatorin bei MSNBC bekommt. Ja. Oder bis sie für Time Magazine schreibt. Die hat ja wirklich, wenn du dich dir ansiehst, okay, die hat ihre Ideologie, aber sie scheint sehr machiavellisch zu sein, einfach nur rücksichtslos, ich beiß mich durch bis nach oben, egal welche Opfer. Eine totale Opportunistin halt, ja. Durch und durch. Sehr clever. Da muss ich auch sagen, in der Beziehung respektiere ich die Anita, also nicht, dass ich das gut finde, aber ich respektiere sozusagen ihre Leistung, in der Lage gewesen zu sein, über Videospiele Bericht zu erstatten, was sich aber an Nicht-Videospiele gerichtet hat, damit einen Reibach zu machen, weil die Leute, die das angucken, was sie produziert, das nur gut finden können, wenn die noch nie was mit Videospielen zu tun hatten. Und damit eigentlich wirklich so richtig erfolgreich zu sein. Also das muss ich ihr schon lassen, dass das eine ziemlich krasse Leistung ist, ein Produkt zu haben, alles zu erfinden. Aber weißt du, was noch viel lustiger bei der ist? Ja. Die glaubt nicht selbst an den Scheiß, den sie labert. Die ist keine Feministin. Die ist nur Businesswoman. Ist alles. Das glaubt sie einfach. Die glaubt nicht dran. Die ist wirklich nur Opportunistin. Die ist Geschäftsfrau. Ist alles. Ja, gab es ja dieses Outtakes-Video, das habe ich ja gerade sozusagen angequotet, so ein bisschen, ne? Wo Josh McIntosh da dann so Patriarchy, und du hörst der Freund glaubt, das ist das Lustige, der Freund von ihr glaubt dran, aber sie nicht. Nee, er macht sich ja darüber lustig, er hat sich ja in dem Outtake-Video darüber lustig gemacht. Ja. Und hat im Hintergrund gelacht darüber. Der Kackentosch ist ja der Sohn von irgendeinem Multimillionär mit einer Privatinsel in den Bahamas und so weiter und so fort. Das ist so eine Art Victim-Komplex-Typ mit Papa-Problemen. Ja, ja. Also, ist dahinter. Ich hasse, wobei das ja auch debattiert wird, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich habe mal von McIntosh gehört, dass er doch vorher mal bei der Pickup-Community kurz aktiv war. Was? Stimmt das oder war das ein Gerücht? Da hat er das verwechselst du mit Anita wahrscheinlich. Ich meine, du baust da ein psychologisches Diagramm von einem ziemlich, ja, wie soll ich sagen, kaputten Menschen zusammen. Ja, aber ich dachte, dass der vorher bei der Pickup-Community war. Nee, das verwechselst du wahrscheinlich mit Anita und diesem Bart Baggett-Typen oder so. Das war ja so ein Pickup-Heini. Es ist wirklich ein Gerücht, also ich weiß es nicht wirklich, aber ich dachte immer, dass der vorher mal bei der Pickup-Community war, dann meinte er, ha, das ist aber alles ziemlich hedonistisch, wie könnt ihr nur, und jetzt werde ich aber Feminist, weil alle Männer so sind wie ihr. Man muss das eigentlich als Meme irgendwie mal in irgendeinem Interview erzählen. Ja, ich weiß ja nicht, ob Sie von der Pickup-Community wissen, das ist eine sehr frauenfeindliche Community im Internet von Rednecks aus Amerika, die ihre Pickup-Trucks ordentlich anmalen. Das ist sehr kompliziert alles. Eigentlich eine ganz lustige Community, aber irgendwie sind die Frauen feindlich. Keiner weiß warum. Und dann wird das von den Journalisten wiederholt und ins Deutsche übersetzt. Der Mensch ist jetzt überhaupt schon kaputt. Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass der jemals wieder irgendwo relevant sein wird? Der ist ja mittlerweile nichts anderes als das benutzte Kondom der Sarkeesian. Mehr bekommst mit Geld bestimmt. Ne? Kann er sich mit dem Lipschitz wie er Kneter hat, wird das schon irgendwie funktionieren. Ja, wobei, der wird sich schon auf die Fahnen schreiben, so, ha, wir haben das weltweite Patriarchat bekämpft, hier Gamergate. Das wird für den schon Erfolg genug sein. Geh weiter, Anita, ich schaff's nicht, aber du. Ja, wortwörtlich. Geh ohne mich weiter. Also, eingefallen ist zum Thema Vice Germany, da gab es einer von diesen Leuten, die dafür geschrieben hat, ich weiß nicht, ob der noch da ist, aber der hat die ganze Zeit immer so Artikel geschrieben über Verschwörungstheoretiker und Neurechte und so. Und da war dann so Beitrag irgendwie Verschwörungstheoretiker hier, Verschwörungstheoretiker da und dann mittendrin war irgendwie so Es trifft sich ein Pickup-Artist in Berlin. In diesem Augenblick könnte ein Vergewaltigungsseminar stattfinden. Ist das der geschrieben hat, dass Rouge V der Führer der internationalen Männerrechtsbewegung ist? Kann sein, weiß nicht. Würde ich dem durchaus zutrauen, dem Spacko. Führer? Was ist denn das da? Was? Fatwas on the Internet. Das hatte ich hier noch vergessen. Das ist auch sehr schön hier bei der Republika dieses Jahr unter Politics and Society geht es ja um Islam verstehen, nämlich hier Streitschlichtung im Islam ist doch total prima und so. Und das einfach vom Dach geschmissen. Das wäre ja alles gar nicht so schlimm. Ria-Lore, so, das ist ja alles nicht mehr so schlimm mit Holy Scripture und so Zeug. Und was mir am besten gefällt, ist hier der letzte Absatz. This talk aims to explain how the internet and social media contribute to and shape the diversity and further development of Islamic jurisprudence and how this influences Muslim communities all over the world. Und dann hier, we will also look at some of the most interesting and funny cases from different countries that were actually discussed on social media. Und das mit den Gehalten von dieser Miriam Seifrath. Und die kenne ich denn, das ist eine von der Piratenpartei Progressiven Plattform Islamexpertin war das. Guck mal, die hat ja doch richtig viel Make-up drauf, weil das mich noch weißer ist. Das ist eine Geisha, oder? Also, zieh jetzt mal rein, ey. Alter, wie kann man so mit Make-up verkacken? Das ist ja viel zu hell für ihr. Sind das die funny cases, wenn sie ein Clown vom Dach werden? Ja, wahrscheinlich. Milo. Keine Ahnung. Also. Milo als Clown. Ich hab da neulich auch so eine Frau bis zum Kopf einbuddeln sozusagen, weißt du? Und wenn das denn da vom Meer denn so verfolgt wird. Ich hab da neulich auch so einen islamischen internationalen Blog gefunden, also da sind lauter solche Leute drinnen und das muss ich gleich mal schicken, weil was man da findet, das ist das Beste, dieses Caliphate is the new steward und das Kalifat eigentlich nicht so schlimm ist und dass man uns nicht vom Kalifat fürchten muss und das super. Kalifat, ja, also lauter solche Sachen, das muss ich euch auch mal schicken. Aber Chris, hast du uns den besten Republika-Talk absichtlich verraten? Wenn wir uns so über altmodisch barbarische Sachen nicht fürchten sollen, dann bin ich auch dafür, dass wir Hexenverbrennungen wieder einführen und dass Leute auf Scheiterhaufen und alles so. Die alten Foltermethoden können alle gerne wiederkommen. Ja, ich fände das gut. Also, ich hätte ja noch, Pornos haben sich verändert, ich hätte noch Gendermedizin, ich hätte noch. Nee, also. Mein absoluter Favorite ist der jetzt, ich weiß gar nicht, ist er eingeblendet? Archeogaming, so. Archäologie, okay. Die zukünftige Videospielkultur. What the fuck? Wieso wird? Ja. Es gibt doch schon Uncharted und Tomb Raider. Darf ich kann es ja mal, also Archeogaming ist eine junge Disziplin zwischen Wissenschaft und Spielplatz. Sie wendet archäologische Methoden auf das bedeutsame und gleichzeitig jüngste Unterhaltungsmedium der Moderne an. Videospiele. Archeogamer hinterfragen die Entscheidungen der Entwickler, die bei der Erschaffung der virtuellen Welt getroffen wurden und eröffnen so neue, überfällige Perspektiven auf die Videospielkultur. Mein Talk beantwortet das Wie, Warum, Wieso erst jetzt, nicht zwingend in dieser Reihenfolge. Das ist schon wieder dieses typische Opferriege, so ich muss total so begreifen, wieso andere Sachen machen. So, weißt du, dann muss ich mich darüber beschweren, warum die nicht so machen, wie ich es machen würde. Bitch, mach dein eigenes Spiel. Du hast die Tools. Ja, auf jeden Fall, aber es geht aber darum, dass jemand hier, also hier, genau an diesem Schnittpunkt beginnt sich nun eine neue wissenschaftliche Disziplin zu entwickeln. Da möchte also jemand Geld haben. Ohne Spaß, der Typ hat doch nicht mehr alle Tabs offen. Warte, ich habe ja noch gar nicht ganz runtergescrollt, um zu sagen, wer es ist. Auch wenn es einige wahrscheinlich aus dem Forum schon wissen. Ne? Aber mit ihren Methoden und Ansätzen könnte Archeogaming die Diskussion rund um Videospiele endgültig auf eine neue Ebene heben und die virtuellen Welten endlich als das erforschen, was ihnen nach wie vor nur selten zuerkannt wird, als Kulturräume. Warum das alles notwendig und längst überfällig ist, will dieser Talk möglichst anschaulich auch für Nichtspieler geeignet erklären, weil das die auch interessiert. Und jetzt gucken wir runter, und wer ist es? Oh, ich krieg's kotzen, Alter, dieser hässliche Bastard. Und er hat, der gute Dominik hat auch schon ein Video gemacht, um seiner Idee weiteren Ausdruck zu verleihen. Ich wusste, dass es irgendwer von Games Pilot sein muss. Und zwar hat er sich in Far Cry Primal begeben und dort eine Siedlung der steinzeitlichen Ureinwohner archäologisch durchsucht. Das heißt also, du siehst Screencap von Far Cry Primal, wie er vor einem Stein steht und sagt, hier hat jemand zentrische Kreise eingraviert. Diese Zeichnungen werden mehr, wenn wir uns... Der Typ ist doch geistig behindert. Mensch, da musst du mir den Link schicken. Da musst du mir den Link schicken. Alter, da hast du mehr Symbolism in Silent Hill. Das ist so unglaublich lustig. Also das Video kann ich nur empfehlen. Und halt allein dieser Gedanke, dass der Typ für diesen Schwachsinn einen Talk bei der Republika kriegt und am Ende vielleicht wirklich jemand sagt, das ist eine Idee, dann machen wir mal hier von unserem Gender-Lehrstuhl ein bisschen Kohle locker. Ich mache Archäologie im Videospiel. Sollen sie machen, da habe ich wenigstens was zum Totlachen, wenn die sich davor so ein Spiel setzen und das so auseinandernehmen wollen. Wie kleine Kinder, Alter. Da lache ich mich tot bei. Das ist das Erbärmlichste, was ich jetzt seit langer Zeit gesehen habe. Ich mache Archäologie. Hat er überhaupt eine Ausbildung in Archäologie? Nee, in Kunst, irgendwas mit Kunst. Komm, jetzt das Pseudo, Alter, der macht ja so Archäologie. Nee, der ist Archäologe. Primal, so, weißt du? Das ist ja der Witz. Der ist Archäologe. Nee, das muss ich in Englisch übersetzen. Das ist ja etwas, was normalerweise siehst du sowas auf Channels wie Pyrocynical. Wenn er Archäologe ist, glaube ich, will er einfach nur sich das da so im Spiel angucken, damit er sich beschweren kann, dass das wirklich nicht historisch akkurat ist. Das erinnert mich wie an die alten Omas, die Assassin's Creed spielen, damit sie sich Venedig angucken können. ich kann das hier nicht in den YouTube-Chat posten. Leider kannst du das vielleicht in die Beschreibung tun, das Video, was ich gerade in den Gruppenchat gepackt habe. Ich versuche es einfach mal selbst in den Chat zu posten, mal gucken. Scheiße, der hat einen Kanal, der heißt Archeo Games. Leute, ich poste euch den Tweet, aber ihr müsst da, wo ich den Sternchen Punkt einfüge, müsst ihr da einfach das löschen. Ey, ich habe so gekotzt, ich hab eine YouTube-Geschichte in Planung selber auch. Und die heißt ähnlich. Und ich habe so gekotzt, als ich das gesehen habe. Mir geht es aber um was ganz anderes. Mir geht es um Geschichte von Videospielen einfach. Ja? Also im Sinne von kulturhistorisch. Und nicht um, ich laufe jetzt in irgendwo rum und schau mir da irgendwie das an und fange da an, eine Pseudowissenschaft an, draus zu strecken. Mir geht's. Ja. Wobei andererseits, Far Cry hat da ja auch Werbung mitgemacht, dass sie Archäologen und Sprachwissenschaftler und so sich geholt haben, um halt diese Steinzeitkulturen im Prinzip da darzustellen. Ja, aber das ist ja auch wieder so Marketing. Blödsinn, ja, weil dann mache ich dann hat das jetzt ein Hersteller gemacht, und daraus mache ich dann eine Wissenschaft und unterziehe Mario dann nach den gleichen Gesichtspunkten einer Untersuchung oder was und frage mich dann, keine Ahnung, wo die Leute herkamen. Fühlen sie sich da toll mit? Das machen Leute schon ewig mit Spielen wie Silent Hill Portal und so, dass sie sich da richtig hardcore da die ganzen Sachen, die im Spiel zu finden sind, angucken und richtig auseinandernehmen. Die machen das als Hobby. Der macht das, der glaubt, der ist ein Archäologe. Der will nur Geld dafür, Alter. Der macht das, was andere schon freiwillig machen will, dann Kohle dafür jetzt. So, das ich erinnere nur an das Originalzitat von Herrn Domschott. Was willst du mit Objektivität? Oh Mann. Mit einem dicken Schwanz in die Fresse hauen, du hässlicher Bengel, ey. Also, ist er quietsch. Schick mir bitte auf den Link zu dem Blog. Das muss ich. Das ist ja kein Blog, das ist jetzt. Das ist, was ich gezeigt habe, war eine Ankündigung für die Republik, aber ich schick's dir. Ja, das ist sowas von. Solltest du dir unbedingt mal die auch von den vergangenen Jahren noch mal so ein bisschen ein paar Videos angucken von der Republika. Die kann man alle bei YouTube noch sehen. Da sind so viele Perlen dabei, so viel Wahnsinn. Das ist oder einfach bei Games Pilot so die Artikel von Dubshot und so. Okay. Ne, muss ich. Mensch, das ist. Das ist die übelste SJW-Konferenz. Und ich habe auch schon versucht. Einer von den hässlichen Juden mal wieder hier zugucken, sich wundert: Ach, guck mal, der Rubab, der Venusaffe, der sagt ja immer so böse Wörter. Ich komme halt aus einer Generation, da ist das ein bisschen gang und gäbe, dass man so spricht. fick dich halt in dein scheiß Drecks-Pissdorf weg, du Pisser. Weißt, ich bin Stadtbengel, verpiss dich. Später werden Stream-Archäologen. Wie kann man sich sowas ansehen und nicht einfach sich totlachen? Vor allem der Witz ist, ich habe mir das Video angeguckt von ihm und die Stimme, wie er das Video macht, wie er erzählt, das hat sich für mich angehört, wie als ob er mich überreden möchte, jetzt Analverkehr zu haben. Das war so eine sanfte Beruhigung. Das ist einfach so der Fall, das sind extrem dumme Menschen und die denken denn, die wären intellektuell so großartig, wenn sie so einen Scheiß machen. Hat er versucht, etwas so eine David Attenborough... ich fand, das war eher so in Richtung Heinz Sielmann, also so ein bisschen dünner und so ein bisschen geheimnisvoll auch. Also ich hatte das Gefühl, der hätte mir erklären können, wie ein Euthanasieprogramm funktioniert, in das ich jetzt eingeschlossen wäre und wo sie mich umbringen, und ich hätte dann gelächelt, weil er einfach so, ja, und hier sieht man das Feuer, ja, ja. Das Feuer war eiskalt. Oder ist es eher so, weil er ist der typische Typ, der schreibt auf seinem scheiß Gamespielo-Blog und auf Twitter macht er dick Welle, ne? Und dann aber ein Video ist ja ganz schüchtern und ganz leise. Schade, dass dir jemand... Das nächste Mal bitten wir die Entwickler von Ubisoft, wenn sie was in der Richtung machen, doch irgendwo ein Easter Egg mit BoJack Horseman einzubauen, dass der dann aus so einem Schrank springt oder so. Nochmal zur Erklärung für die Leute, die es nicht wissen. Dieser Mann hat behauptet, er wäre arbeitsunfähig gewesen, weil er eine Folge von BoJack Horseman gesehen hat, wo irgendwas drin war, was ihn getriggert hat. Was? Mensch, echt jetzt. Ja. nee. Oh, was auf Twitter, oder was? Nee, Kraut, das musst du dir vielleicht auch mal anhören. Es gibt ja diesen Rainer Schauder. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Das ist ja hier so ein Nicht-Gamer-Gator, der aber viele vernünftige Sachen in Deutschland schon gesagt hat zum Gaming. Halt ein richtiger Gamer. Das musst du mir zeigen. Das musst du mir zeigen. Das ist das. Und der Rainer Schauder, der war halt eingeladen bei so einem Podcast. Weil er hat sich halt in letzter Zeit viel über diese Kulturkritik, die so ein bisschen eine Banane geführt wird, ausgekotzt und über die politische Korrektheit und über so ein paar Weiß- und Schwachsinnsartikel über Ghostbusters und so ein Zeug, die da so ideologisch geprägt waren und über Subway-Feminismus und so. Und dann hatten sie ihn halt eingeladen in diesen SJW-Podcast, der da heißt Insert Moin. Und da hat er sich dann ein Streitgespräch quasi geführt mit diesem Domshot. Der Domshot ist der von dem Archeo-Gaming-Kram. Und in diesem Gespräch hat der halt eben gemeint, so, ja, man muss ja aufpassen, was man sagt, weil ich habe zum Beispiel letztens eine Folge von BoJack Horseman gesehen und dann war ich arbeitsunfähig. Und, Arbeit? Du schreibst auf Online-Blog, du fette Frau. Ja, und da hat er halt eben auch diesen Spruch abgelassen, wie es dann um Objektivität im Journalismus ging. Da hat er dann halt gesagt, was willst du mit Objektivität? Das war so sein Spruch dafür. Und dieses Republika-Ding, das ist halt so der Hub von denen. Und da hängen irgendwelche Politiker rum, das sind alles irgendwelche Journalisten, das sind alles Aktivisten, und das ist so, wie ich damals gesagt habe, sowas wie ein Games Journal Pro oder sowas, das braucht man in Deutschland überhaupt gar nicht. Ich finde das generell geil, dieses... Die sind alle ganz offen... Dieses Archeo-Gaming hört sich an wie ein Kind, das den Arzt... Ich bin mit in der Schule, wie ich noch 15 war, da war ich in der Schule mit einem Türken. Der hat immer Empire Total War gespielt, damit er als das Osmanische Reich die Welt erobern kann. An das erinnert mich das gerade. Es ist richtig kindisch. Kindische Dummheit einfach. Nicht der Typ. Um das nochmal zu unterstreichen, was hier eigentlich abgeht. Also hier haben wir den Herrn Pittenauer, ne, den kennen wir ja auch. Was ist denn das? Und dann haben wir hier, wen hat er beim Karaoke-Singen fotografiert? Oh, den Herrn Kogel. Okay, und dazu sagt die Frau Knillmann, oh ja, Karaoke-Katastrophe, genau. Wann gehen wir wieder und nehmen Dom mit? Die Frau Knillmann ist Ex-GameStar. Und auch, ich glaube, Games-Pilot unterwegs oder in der Richtung. Ja, und den Dom, um den es geht, ne, den haben wir dann hier. Und also es ist auch, die machen das ganz offen. Das ist alles Kumpels und Karaoke und hast du nicht gesehen und Berlin und so. Das beweist immer, kein Game für no Pros. Das beweist klar? Halt immer, dass diese Leute halt nicht in der Überzahl sind, weil sie irgendwie sich alle gegenseitig kennen und du immer wieder die gleichen festigen Fressen siehst. Ja, und dann labern sie immer davon, dass sie ja so... Die haben aber die Möglichkeit, den Zugang, um halt eben in den Medien ihren Dreck so hinzustellen, als wäre das der Mainstream, als wäre das, was das wirklich passiert ist. Ja, aber das kauft den ja kaum einer ab. Das ist ja immer noch eine Minderheit, die den Scheiß auch abkaufen. Ich meine, guck dir an, ausnahmslos, ja, bis im Bundesvorsitz, ja, guck dir das an mit ausnahmslos, das hat diese Katja Kipping oder so da im Bundestag laut rausgepredigt. Und was hat es am Ende gehabt? 5000 Leute. Das ist doch nichts. Ja, aber ich meine, das brauchst du ja auch nicht. Das reicht doch, wenn du das in Parlamenten drin hast, bei den Leuten, die die Entscheidung treffen. Was willst du dann noch das Fußvolk davon überzeugen? Ich meine, so ein Katja Kipping, das kurz Name-Drop, ne, da sagen sich die Leute, die in der Macht sind, da... Das hat ja selbst die Familienministerin war auch eine der Erstunterzeichnerinnen des Ganzen und die ist da auch definitiv mit involviert in diesen Kram. Ich muss mich jetzt dann mal verabschieden, weil ich habe noch ein paar Sachen zu machen. Ich wollte euch noch sagen, ich mache jetzt Hangouts jeden Donnerstag weiter in der europäischen Zeitzone und da werde ich euch zukünftig auch die Einladungen schicken. Ja, also wenn du was, Zeit habt. Wenn du was zu Archäogaming machen willst, ich bin selber dilettantischer Archäologie-Nerd, also da kannst du mich gerne ansprechen. Mach ich. Da können wir gerne was zusammen machen. Ich muss ein Video über die Böhnermann-Sache machen und danach spreche ich dich darauf an. Diesen Donnerstag oder Freitag, ich werde schauen, dass ich Skepta und Goodfellow auch hineinbekomme und Thinking Ape wird, glaube ich, auch vorbeischauen. Und ich schicke euch die Einladung, falls ihr vorbeischauen wollt. Also das wird jetzt ein Habib, also das ist ein saudi-arabischer Atheist, dann habe ich noch einen französischen Freund von mir, der Sandra Guy aus Schweden, einen Schweizer habe ich auch eingeladen, also das wird jetzt hauptsächlich, Bering kommt vielleicht auch vorbei, das wird hauptsächlich um diese Zeitzone sein, damit wir uns nicht immer an die Amerikaner orientieren müssen. Ist aber halt auch wieder in Englisch. Also ich schicke euch dafür die Einladung am Donnerstag dann. Cool. Okay, jo, dann bis mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Und vergiss mir nicht, auf Twitter die Archeo-Sache zu schicken. Das muss ich mir anschauen. Das hört sich so köstlich an. Okay. Das Video jetzt, oder was? Alles, was ich zerfleischen kann. Alles. Also das mit dem Bojack Horseman-Scheißdreck, das muss ich mir unbedingt mal durchlesen. Das ist. Nee, das ist ein anhörendes Podcast. Okay. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Okay. Danke nochmal für die Einladung. Ciao. Jo, haute. Ciao. Uey. Oh Mann, ey. Ach ja. Jetzt haben wir noch unsere Clique hier rausposaunt. Weißt du, wo? Ja, jetzt haben wir ja gerade hier quasi nochmal so ein bisschen gesagt, so, ja, wir hängen mit dem ab, wir hängen mit dem ab. Aber bei uns ist das ja wenigstens nicht so, dass wir uns hier gegenseitig die Jobs und Posten oder irgendwas zuschieben. Wir haben uns ja eigentlich über die Sachen zusammengefunden, die uns halt eben... Wir gehen auch nicht zusammen Karaoke und so. Ja, wir diskutieren das ja auch alles. Ein bisschen wir streiten aus. Uns manchmal auch, weil wir manchmal geteilter Meinung sind. Das soll es auch geben. Das gibt's nicht. Du lügst. Fick dich, du Bastard. Komm darüber. Fick dich selber. Lugenere. Wenn ich's könnte, würde ich's vielleicht machen. Full Disclaimer. Ich habe vom Veranstalter dieses Streams eben ein Geschenk erhalten und möchte mich dafür ausdrücklich bedanken. Oh, was hast du denn gekriegt? Bitte Dark Souls 2? Nee, Civilization Beyond Earth. Vielen Dank. Bitte schön. Hier gesendet, ey. Ich krieg nichts. Ihr müsst aber euer Geburtsdatum in Skype eintragen. Ich hätte ja gerade erst Geburtstag. Oh. Am 3. April. Ich hab dir zeitig gratulieren. Ich weiß es nicht. Ja. So, schon halb nach, Alter. Ja, Old Gamer hat sich wieder abgelegt. Was eigentlich mit Thinking Apes? Ist der einfach raus oder hat er sich verabschiedet? Er hat sich im Chat verabschiedet. Achso, im Chat, ja, okay. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Jetzt haben wir gar nicht über Social Autopsy gesprochen, ne? Da können die, ja, das ist irgendwie untergegangen bisher. So viel gibt es aber auch gar nicht mehr zu sagen. Ihr hattet ja schon... Es ist halt noch alles am Brodeln, es ist noch alles so ein bisschen an Artikel hier, da jenes, aber wirklich passiert ist noch nichts. Eben, weil das alles, wie wir es uns gedacht haben, es steht halt Aussage gegen Aussage. Es gibt keine... Du musst ja nicht so sagen, weil abgeschlossen ist die Sache noch nicht, es wird noch weitergehen. Also es gibt, was halt neu war glaube ich, seit unserem letzten Stream, dass halt von Zoe Quinns privatem Twitter-Account Konversationen aufgetaucht sind, wo jemand einen Screenshot gemacht hat von der Mail, die Candace Owens an Zoe Quinn geschickt hat. Und das impliziert und weitere weitere Teilnehmer an dieser Twitter-Diskussion implizieren im Endeffekt auch, dass sie die unzensiert rausgeschickt hat. Dass also nach diesem Tweet von Zoes privatem Account ein Haufen Leute die E-Mail von Candace Owens hatten, was ja wiederum dafür sprechen würde, dass warum der Hate auf ganze Scheiße aus der Trollecke kommt. Diese, also es würde das bestätigen, dass das von Zoe Quinn kommt. Ja, nicht von Zoe Quinn. Ja, ursprünglich aber aus ihrer Ecke. Und also sie muss nicht dazu aufgefordert haben oder irgendwas, aber sie hat das zugänglich gemacht. Sie wird schon wissen, dass sie halt unter Leuten verkehrt, die sowas machen. Und wenn sie dann so ganz so scheinheilig das dann raustweetet mit die wissen doch, was ihre Aufgabe dann ist, wenn sie so jemanden dahin stellt. Dafür sind sie ja Goons oder was auch immer. Ja. Da gab es ja noch diese eine Tweetchen da irgendwie, ich suche die gerade auf meinem Twitter, von Randy Harper, wo das auch so voll danach, ne? Das ist halt hier, Moment, ich hab's. Ich leg einfach mal die Tweetchain Leiste vor, sind halt mehrere Tweets aneinandergereiht, wenn der Archive-Link mal öffnet. Scheiß lahme Arschseite. Aber ich meine, das sind auch Leute, die dann die Zeitabfolge rekonstruiert haben von Tweets und Aussagen und so, und da waren auch noch einige Fragen offen, irgendwie, wie sonst hätte das die Information halt zu den Leuten kommen sollen. Also ich meine, wenn das alles so authentisch ist, wie das passiert ist, riecht es für mich sehr stark nach einem ähnlichen Event wie das SBJ Airplay. Für die Journalisten ist das ein Event, wo halt einfach dieses Harassment und der Harassment Narrative einfach zerstört wird, weil in der Clique von der Zoe sind irgendwo auch einfach harte Trolls aktiv. Ich habe da auf dem Something Awful Forum sehr viel nachgelesen. Und da gibt es halt auch einen von den Agros, der ist halt ein Ex-Militär-Typi oder behauptet es zumindest im Internet. Und es ist nicht das Copy-Paster, sondern der hat halt wirklich eine lange Liste von Leuten, die er belästigt hat, wo er zu denen nach Hause gefahren ist, die bedroht hat und so eine Kacke. War der auch bei Zoe Park? Der hat doch auch Christina auch Summers bedroht, oder? Ist das der? Ich glaube auch bei Summers, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich bin halt auch nicht von der Cybercrime Division, aber der Typ ist auf jeden Fall bei den Agros sehr stark involviert und tut sich immer wieder Ziele vornehmen, die Agros sozusagen auswählen, dass die angegriffen werden sollen. Und der tut halt wortwörtlich richtige Belästigung machen. Also nicht nur so. Der ruft richtig bei denen auf der Heimnummer an und spricht denen auf einen Anrufbeantworter mit Drohungen und so weiter. Ja, ich hab da so Aufnahmen, also wenn das der gleiche ist, das hört sich aber danach an. Ja, und steht dann auch vorm Haus und so eine Kacke. Also warum wird sowas nicht wie organisierte Kriminalität verfolgt? Das ist doch organisierte Kriminalität. Im Prinzip. Ja, das ist so. Und der Typ ist von den Agros, also der sucht sich nur Agro-Ziele aus. Also keine Ahnung, wenn du jemanden hast, der ständig Leute belästigt, aber die Leute ein politische Disagreement haben mit einer bestimmten Gruppe und dann immer die auf der Liste landen. Das ist halt am Ende kommt raus, der Typ ist Zoe Quinn mit dem Stimmverzerrer. Ja. Ich finde halt die Social Autopsy-Sache insoweit sehr glaubhaft, dass es praktisch die gleiche Vorgehensweise ist wie bei The Fine Young Capitalists damals. Ja. Also einfach alles zu perfekt, um erfunden zu sein. Das ist das Ding. Wir haben einen Competitor für Zoe Quinn. Damals war es halt so eine Game Jam, da hat sie ja selbst einen Scam aufgezogen. Und dann kam halt eine richtige Game Jam, eine feministische, die man unterstützen hätte können. Und dann musste sie die halt torpedieren. Das war bei den Fine Young Capitalists. Und die wurden gedoxt und die wurden gedosed wohl. Wobei, ich glaube, das mit dem DDoS, das könnte auch einfach so ein, dass die einfach zu viele Zugriffe auf die Seite plötzlich hatten. Das ist ja eigentlich ein DDoS. Ja, aber das ist ja dann nicht unbedingt malicious. Das kann ja auch einfach so passieren. Okay. We DDoSed them by accident. Was er meint, ist einfach durch den Hype, der halt so schnell generiert wird, dass viele Leute auf die Seite wollen, die Seite das nicht ausgehalten hat. Also es ist nicht nachgewiesen, dass das eine DDoS-Attacke war, sondern dass, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ein Slashdot-Effekt oder sowas. wenn die Seite einfach nur wegen normal zu viel Zugriffe platt geht. DDoS ist ja, wenn ich sage, wenn ich jetzt mir irgendwie, wenn ich praktisch so viele Anfragen auf die Seite schicke, dass ich selbst sie crashe, dann wäre das ein DDoS, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und die Vorgehensweise jetzt hat Zoe Quinn ihr Anti-Harassment-Scam oder Con. Wobei es heißt ja jetzt nicht mehr Con, es heißt ja nur noch CO, ne? Ich glaube, das ist denen dann auch aufgefallen, die Abkürzung. Aber jetzt ist ja die gleiche Vorgehensweise mit, okay, sie hat einen Marktcompetitor für das gleiche Produkt und sie geht hin und sagt denen, hey, bei The Fine Young Capitalist war es halt mit, oh, ihr mit eurem Transrecht, das ist total scheiße, und jetzt ist es, oh, ihr wollt Kinder doxen. Das Ding ist halt, das ist nicht nur, was marktwirtschaftlich angeht, ein Competitor, vor allem ist das auch ein unbiased Produkt sozusagen, weißt du, weil bei Zoe Quinn, da wirst du schon wissen, dass ihre Freunde, sage ich mal, da ausgelassen werden, ja, wenn die reported werden. Und ich fand, ich habe ja, mir jetzt... Ja, aber das weißt du bei Candace Owens ja auch nicht. Ja, aber keine Ahnung. Das weißt du einfach ja nicht. Wüsstest du nicht, aber bei Zoe Quinn weiß man es halt schon. Ja, aber bei Zoe Quinn weiß man es. Ja, ich wollte nur einwerfen, die ist nicht unser Freund. Nee, klar. Nee, ich habe mir das Interview mit von Ralph mit ihr, habe ich mir angehört. Und ihre Theorien dazu waren sehr, sehr interessant. Ja, ihr Artikel war auch sehr, sehr... Also mit dem... sie wirft ja Zoe Quinn praktisch vor, hey, sie sagt ja im Prinzip, ich glaube, Quinn hat Bot-Netzwerke, die sie benutzt für Cyberkram, für Astroturfing und Harassment und so weiter. Und dass die halt mit ihr verbunden werden können. Und deswegen hat sie Angst vor diesem Projekt. Hm. Deswegen macht doch dieser Quote einfach so viel Sinn. Halt dieses, you are going to ruin everything. So, ja, das genau. So. Genau. Meine Theorie ist, dass im Endeffekt Crash Override genau das gleiche sein sollte. Und dass das hinter dem Countdown steckt, so wir outen alle Trolle, wir zeigen es euch. Dass das aber nie abgehoben hat, entweder weil ihnen Lifshitz teure Anwälte gesagt haben, nee, das geht so nicht, weil da kriegen wir das Problem und das Problem und das Problem. Ja. Oder weil das wie immer ist bei Zoe, weißt du, oh, wir machen einen eigenen Game Jam. Oh, guck mal, ein Hund. Oh, guck mal, ein Ball. Ja. Also die hat ja keine Aufmerksamkeitsspanne, das merkt man ja. Keines ihrer Projekte, ne, da läuft dieser scheiß Countdown durch, den sie da pompös ins Internet stellt, ja, und dann fängt wieder ein neues Jahr an, als wäre nichts gewesen. Das ist halt dieses typische Patreon-Problem. Das Geld kommt, also warum soll ich was produzieren? Genau. Ja. Und dann sitzt sie halt da und dann kommt jemand, der das wirklich mit Werf verfolgt und sagt, okay, wir machen das jetzt, wir brauchen nur die Kohle. Hier ist unser Konzept, alles ausgearbeitet, und sie guckt sich ihren Haufen Papier an, auf dem sie mal ein paar Striche gemalt hat oder irgendwie was für ihren Tumblr, ne, und kriegt halt einfach Schiss. Ne? Ja. Dann ist sie nicht mehr. Da fällt A der Druck weg, den sie machen kann. Ne? Außerdem wird ihr tolles Projekt, was sie jetzt schon seit Jahren plant, wird obsolet. Ne? Das ist einfach, ich glaube, dieser Anruf bei der Tante war einfach Panik. Und der panische Versuch, so wie jemand, der weiß, ich habe die Mafia beschissen und die kommen irgendwann. Ne? Also versuche ich jetzt, rufe ich den Don an und schüchter ihn ein oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja, weil das Ding ist halt auch, dass die E-Mails, Social Autopsy bekommen hat, dass sie alle was mit Gamer im Handle hatten, also E-Mail-Adresse oder Betreff oder in der E-Mail irgendwas mit Gamer drin stand, und dass das alles männlich war. Das ist auch so dumm. Vor allem, das ist auch so dumm, das ist denn so typisch so von wegen, ja, wir wollen jetzt die Gamer wieder branden, aber kein Gamer würde so eine E-Mails benutzen bei so einer Hassattacke. Das, und es hat nicht funktioniert, weil die Social Autopsy Tosse nicht mal wusste, was Gamergate ist. Und die dann, hä, was soll das sein? Wenn das jetzt irgendwie ein Dom Shop gewesen wäre, der wäre dann, oh, natürlich, ich befürchte schon lange, dass mich Gamergate mal harasst. Aber wie sie denn auch so getan haben, von wegen, oh, du bist doch eine Anti-Harassment, willst du doch hier machen, wieso kannst du Gamergate nicht kennen? Weil das halt außerhalb von der Gaming-Kultur kaum durchgekommen ist. Ja. Und fühlt euch nicht so wichtig, ey. Ich wette mit euch, dass der E-Mail-Spam, der wurde auch zu allen anderen Leuten, die Gamergate mal eine Plattform geben wollten, auch am Anfang. So eine ähnliche E-Mail-Welle wurde jedes Mal gesendet. zwettig mit euch. Das auch zum Beispiel der, wie heißt der, von den... Das ist pures Mobbing, Einschüchterungstaktiken. Die haben sie perfekt drauf in ihrer Gruppe. Das von Cefalvai zum Beispiel, der Statistiker, der diese Gamergate-Geschichten gemacht hat. Der ist ja auch extrem gemobbt worden, bis er Angst um seine Familie hatte und dann gesagt hat, nee, den Stress gebe ich mir nicht mehr. Weil das Ding ist, du tust so E-Mails versenden und dann laufen die mit einem Skript durch und dann hört das Skript irgendwann mal auf und dann tust du die eine wirklich einschüchternde E-Mail senden, die dann ganz oben ist und die wird dann vielleicht noch aufgemacht. Und also ja, so tun sie die Leute belästigen, weil es ist, ich weiß nicht, es ist zu sehr gemacht dafür, dass es irgendwo eine logische Erklärung hat, warum immer wieder so eine Welle von E-Mails auftauchen und man nirgendwo die Trolle ausfindig machen kann. Mhm. Also es ist einfach lächerlich. Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht die ganzen Akkus pauschalisierend beschuldigen mit irgendwas, aber irgendwo gibt es einfach eine Clique, die sozusagen das Harassment nicht nur ausnutzt im Sinne von, ich kriege ein paar böse E-Mails, ich bin jetzt ein Opfer, sondern ausnutzt im Sinne, ich produziere die E-Mails und die dadurch meine Story voranbringen. Also, deswegen, das ist ja auch das, was hier die Social Autopsy, die Candace ja auch gemeint hat, so sage ich mal. Ne? Die brauchen das Harassment, die würden ja gar nicht mehr existieren, wenn sie nicht mehr harassed werden würden. Ja. Mhm. Also Zoe und Brianna auf jeden Fall, ne? Anita hat den Schritt geschafft, sich irgendwie eine Liga höher zu arbeiten, aber die beiden... Da merkt man, wer kompetente Medienleute sind und wer nicht. Die Anita, die ist halt, die ist kompetent, die ist zwar die ist nicht kompetent in Videos machen, sondern in der Selbstvermarktung. Ja, da vielleicht. Ja, die hat sich hochgebissen. Der Teller-Seminar. Aber ich meine, guck dir diese Leute auch einfach an. Hier, komm, hast du, wie gesagt, die Twitcher, die ich vorhin erwähnt habe, so von Randy Harper an Candace halt, ne? Also an ihren Social Corona Twitter-Handle. Weißt du, Randy Harper, die Anti-Harassment-Expertin, die ja so für Women in Tech ist, schreibt dann einen Tweet an Candace: Stop trying to brand yourself as Woman in Tech. Your Kickstarter talks about shopping and you don't have a robots.txt. Also sprich, nur weil sie nicht so Woman in Tech ist, ne, wie Randy sich das vorstellt, wie Randy selbst ist, darf sie sich nicht Woman in Tech nennen. Also wenn das mal nicht so eine extrem anti-feministische These ist, dann weiß ich nicht, was... Der weiße Wal sollte mal sein Ahab-Privilege checken. Aus schwarz. Ja. Ich meine, Leute flamen wegen der Robots.txt ist halt so unglaublich schlecht. Weil das ist so ein Möchtegern-Detail, was Leute, die sich mit Programmieren nicht wirklich auskennen, nutzen, um Leute, die sich noch weniger auskennen, zu verunsichern. Boah, Wahnsinn. Also, das ist halt auch der Tweet, der nächste Tweet ist auch, ihr werdet euch totlachen, vor allem, weil der halt von Randy Harper kommt. It is clear to everyone in this industry that you are irresponsibly trying to profit off of harassment. Oh. You know, definitiv. Das ist so nicht wieder mit dem Spiegel. Die Industrie ist natürlich die Industrie der von Harassment Profitierenden. Ja. Vor allem, der kommt nach der ganzen, das waren irgendwie 8 Tweets oder so von Randy, ne? Das war nur in der einen Tweet, die hat ja vorher, sehe ich auch schon, und nachträglich auch noch an die getweetet die ganze Zeit mit irgendeinem Bullshit, ne? You are harmful, you are a bully. Randy, Alter, bist du ein bisschen geistig zurück? Bist du, wissen wir alle, aber... Es ist so hardcore immer, dass ich mir denke, Alter, wie dumm sind diese Menschen? Wie scheißgeistig behindert sind diese Menschen? Ich hasse dieses Level an Heuchelei. Also Heuchelei, das ist mein Trigger sozusagen. Ja, aber ich glaube, das triggert uns alle, sonst wären wir nicht hier. Naja. So, ich denke, würde ich sagen, ich habe heute noch was vor. Ich muss schon die ganze Zeit Pipi machen. Voll die Public League. Ja, damit wollen wir uns dann auch gut sein lassen. Wir setzen uns für mehr Hetze im Internet ein. Hetzkultur. Ich will doch mal anmerken, da, für die Leute, die sich belästigt fühlen, dass ich so viele Beleidigungen heute gedroppt habe. Fickt euch, bezahlt mich. Der Tag hat Struktur, wenn man den Feind kennt. Hahaha. Get your shine box. Go get your fucking shine box.